Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. CD Wissen präsentiert Allgemeinbildung. Deutsche Geschichte. Gelesen von Marina Köhler und Michael Schwarzmeier. Vom Kaiserreich zur Republik. Das Ende des Krieges und der schwierige Neubeginn. Vom Kaiserreich zur Republik. Die Erkenntnis, dass der Krieg verloren war, traf die Deutschen als Schock. Die Forderung der obersten Heeresleitung, am 29. September 1918 an die Reichsregierung, unverzüglich ein Waffenstillstands- und Friedensangebot an den US-Präsidenten Wilson zu richten und eine Parlamentarisierung des Deutschen Reiches einzuleiten, das heißt, dem Reichstag endlich demokratische Mitspracherechte zu geben, kam völlig überraschend. Die Parlamentarisierung war von der obersten Heeresleitung als taktisches Manöver gedacht. Die Mehrheitsparteien SPD, Linksliberale und das katholische Zentrum sollten in die Verantwortung für die Niederlage eingebunden werden. Unter der Regierung des Prinzen Maximilian von Baden wurde im Oktober 1918 eine neue Reichsregierung gebildet, deren Verfassungsreformen aber unter dem Eindruck der Niederlage und des Waffenstillstandsangebots kaum beachtet wurden. Die nach Entbehrungen, Hunger und einer Grippeepidemie verzweifelte Bevölkerung verlangte immer heftiger die Abdankung des Kaisers Wilhelm II., der sich im großen Hauptquartier aufhielt und am 10. November in die neutralen Niederlande floh. Ein Befehl der Seekriegsleitung zum Auslaufen der Kriegsmarine löste die Revolution aus, die die bisherige Staats- und Gesellschaftsordnung hinwegfegte. Gegen den sinnlosen Befehl meuterten Matrosen in Wilhelmshaven, dem folgte am 4. November ein Matrosenaufstand in Kiel. Von hier aus breitete sich der Umsturz wie ein Flächenbrand aus. Widerstandslos verschwanden die Könige, Großherzöge und Fürsten der Staaten des Deutschen Reiches mit ihren Regierungen. Am 9. November erreichte die Revolution die Reichshauptstadt Berlin. Der Zusammenbruch kam überraschend. Die neuen Herren brauchten Zeit, die sie aber nicht hatten, für Reformen und Errichtung einer neuen Ordnung. Unter Führung des Staatssekretärs Matthias Erzberger, Zentrum, der deshalb zu einem der meistgehassten Politiker wurde, verhandelte eine deutsche Abordnung in Compiègne die Waffenstillstandsbedingungen. Im Inneren begann unterdessen der Streit, ob Deutschland künftig als parlamentarische Demokratie oder, nach dem Vorbild der russischen Revolution vom Vorjahr 1917, als Sowjeträtesystem organisiert werden sollte. Der Gedanke der parlamentarischen Demokratie setzte sich durch. Eine Nationalversammlung sollte als verfassungsgebendes Parlament gewählt werden. Die Auseinandersetzung darüber verlegte die radikale Linke auf die Straße. In Berlin herrschte zur Jahreswende 1918-19 Bürgerkrieg. Die Wahl zur Nationalversammlung fand am 19. Januar statt. Das Ergebnis war der eindeutige Auftrag zur parlamentarisch-demokratischen Republik. Wegen des Bürgerkriegs in Berlin trat die Nationalversammlung am 11. Februar 1919 in Weimar zusammen. Sie wählte Friedrich Ebert, den Vorsitzenden der SPD, zum Reichspräsidenten, beauftragte eine Koalition aus Sozialdemokraten, Liberalen und Zentrum und Philipp Scheidemann, SPD, mit der Regierung und arbeitete eine Verfassung aus, die im August 1919 in Kraft trat. Sie wurde als freiheitlichste Verfassung der Welt gerühmt, aber ihre Anhänger schwanden bald dahin. Die reaktionären Politiker, die dem Kaiserreich nachtrauerten und die alte Ordnung wiederherstellen wollten, hielten sich unter dem Eindruck der revolutionären Entwicklung noch zurück. Sie sammelten sich in der Deutschnationalen Volkspartei und in noch weiter rechts stehenden Gruppierungen, von denen Adolf Hitlers NSDAP schließlich die wichtigste wurde. Feinde der Republik kämpften in Freikorps und Einwohnerwehren, marschierten in vaterländischen Verbänden und empfanden den Friedensvertrag, der in Versailles am 28. Juni 1919 dem Deutschen Reich diktiert wurde, als Schmach. Die Hetze gegen Republik und Demokratie einte viele, aber sie hatten noch nicht die Kraft, das Rad zurückzudrehen. Das versuchte im März 1920 ein General von Lüttwitz im Bunde mit einem weithin unbekannten Provinzpolitiker Wolfgang Kapp. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch brach rasch zusammen. Aber eine Folge war die Radikalisierung der Arbeiterschaft. Daraus entstand eine neue Bedrohung der jungen Weimarer Republik. Von der Meuterei zur Revolution. Die Novemberrevolution 1918. Im Oktober 1918 zeichnete sich das lang ersehnte Ende des Ersten Weltkriegs ab. Ausgebrannt und kriegsmüde erwarteten die Menschen, Zivilisten wie Soldaten, einen Waffenstillstand zwischen den Kriegsgegnern. Völlig unerwartet traf daher die deutsche Hochseeflotte in den letzten Oktobertagen ein Befehl der obersten Heeresleitung, OHL, einen Angriff gegen die britische Flotte zu starten. Die Matrosen widersetzten sich dem Befehl zum Auslaufen, weil sie nicht in einer militärisch aussichtslosen Schlacht ihr Leben opfern wollten. Beginnend in Wilhelmshaven meuterten um die 1000 Matrosen und weigerten sich, die Anker zu lichten. Erst als Kanonenrohre auf die Schiffe gerichtet wurden, ergaben sich die Matrosen und ließen sich von Polizei und Militär verhaften. Die Meuterei hatte sich jedoch bereits zu einem flächendeckenden Aufstand an der norddeutschen Küste entwickelt. Auf Massenkundgebungen in Kiel forderten Matrosen und Arbeiter neben der Freilassung der Kameraden das Ende des Krieges. Die Demonstranten befreiten einige Matrosen und plünderten die Waffenkammern. Eine Militärpatrouille, die die Aufständischen daran hindern sollte, feuerte Warnschüsse in die Menge. Dabei wurden am 3. November 1918 7 Demonstranten tödlich verwundet und 29 weitere schwer verletzt. Dieser gewaltsame Zusammenstoß zwischen Volk und Militär war der Auslöser der Revolution. Auf allen Schiffen wurde zum Zeichen der Revolution die rote Fahne gehisst. Kiel befand sich in den Händen der Aufständischen. Es wurden Arbeiter- und Soldatenräte gewählt. Im Kieler 14-Punkte-Programm, eine Art Grundsatzprogramm, forderten die Vertreter der Räte die sofortige Freilassung aller Inhaftierten, verfolgten jedoch außer der Forderung nach vollständiger Rede- und Pressefreiheit keinerlei nennenswerte politische Ziele. Innerhalb weniger Tage wurde die Revolution in weitere Städte Deutschlands getragen und Räte errichtet. In München rief Kurt Eisner, ein Begründer der sozialistischen USPD, Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, am 7. November 1918 den Freistaat Bayern aus. Am 9. November 1918 erreichte die Revolution die Reichshauptstadt Berlin. Die Menschen legten ihre Arbeit nieder und demonstrierten zu Hunderttausenden auf den Straßen. Ihnen schlossen sich die in Berlin stationierten Truppen des Militärs an. Auf Flugblättern forderten die Demonstranten das Ende der Monarchie und umfassende Veränderungen der politischen Machtverhältnisse. Dies veranlasste den Reichskanzler Max von Baden, noch am 9. November 1918 den letzten deutschen Kaiser, Wilhelm II., eigenmächtig abzusetzen, da dieser nicht zum Rücktritt bereit war. Von Baden ernannte ohne kaiserliche Zustimmung eine neue Reichsregierung, zu deren Reichskanzler Friedrich Ebert, Parteivorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, SPD, ernannt wurde. Eberts wichtigstes Ziel war das unblutige Ende der Revolution durch die Neubildung einer fähigen Regierung. Am selben Tag rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann ohne vorherige Absprache mit Ebert gegen 14 Uhr aus einem Fenster des Reichstagsgebäudes die Republik aus. Nur 2 Stunden später proklamierte Karl Liebknecht, Führer des linksrevolutionären Spartakusbundes, aus dem Ende Dezember 1918 die KPD hervorging, vom Balkon des Berliner Schlosses die Freie Sozialistische Republik. Ein neuer Machtkampf schien sich abzuzeichnen, den die Anhänger des Parlamentarismus, allen voran Ebert, schon einen Tag später für sich entschieden. Durch die Einberufung des Rats der Volksbeauftragten am 10. November 1918 wirkte man der Bewegung um Liebknecht, die für die Bildung einer Räterepublik nach sowjetischem Muster eintrat, entgegen. Die Arbeiter- und Soldatenräte erkannten die vorläufige Regierung an. Bemerkenswertes. 9. November, Schicksalstag der Deutschen. Auf den 9. November fällt eine Reihe von Ereignissen, die die Geschichte Deutschlands nachhaltig prägten. So riefen Scheidemann und Liebknecht an jenem Tag 1918 die Republik aus. 5 Jahre später unternahm Adolf Hitler einen Putschversuch, um die Weimarer Republik zu Fall zu bringen. Am 9. November 1938 brannten die Synagogen, wurden jüdische Geschäfte zerstört und jüdische Männer in Konzentrationslager eingewiesen. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer, die die heutige Hauptstadt 28 Jahre teilte. Der Rat der Volksbeauftragten. Eine Übergangslösung. Nach der erklärten Abdankung des Kaisers und der Ernennung Friedrich Eberts zum neuen Reichskanzler überstürzten sich die Ereignisse. Philipp Scheidemann, ein Parteifreund Eberts, rief die Republik aus. Wenige Stunden später erklärte Karl Liebknecht, Vertreter der radikalen Linken, das Land zur Freien Sozialistischen Republik. Die revolutionäre und gewaltbereite Stimmung in Berlin erforderte ein schnelles Eingreifen des neuen Reichskanzlers. Am 10. November traf sich Ebert mit Vertretern der USPD, um die Bildung einer vorläufigen Regierung des Rates der Volksbeauftragten als Spitze der Räte auszuhandeln. Neben Ebert, Scheidemann und Otto Landsberg von der SPD gehörten Hugo Haase, Wilhelm Dittmann und Emil Barth von der USPD dem Rat an. In einer Vollversammlung der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte ließ sich die vorläufige Regierung von den Delegierten bestätigen. Ein Vollzugsrat aus Mitgliedern der Räte sollte den Rat kontrollieren. Am selben Tag bekundete General Wilhelm Groener im Namen der OHL seine Regierungstreue. Im Falle linksradikaler Angriffe sicherte er Ebert volle militärische Unterstützung zu, sofern den Offizieren weiterhin die alleinige Befehlsgewalt über das Heer erhalten bliebe. Am 11. November 1918 unterzeichnete der deutsche Politiker Matthias Erzberger in Compiègne das Waffenstillstandsabkommen. Das Ende des Krieges und die deutsche Niederlage waren besiegelt. In diesem Abkommen forderte die siegreiche Entente den sofortigen Abzug deutscher Truppen aus den besetzten Gebieten und für sich das Recht, die linksrheinischen Gebiete zu besetzen. Die OHL hielt sich gezielt aus den Verhandlungen heraus. Die deutsche Bevölkerung reagierte geschockt auf das Abkommen, da die fortwährende Kriegspropaganda keine Zweifel an weiteren militärischen Erfolgen gelassen hatte. Geschickt übertrug die OHL die Verantwortung der militärischen Niederlage auf die neue Regierung. So entstand in der Folgezeit das hartnäckige Gerücht, dass die Armee von hinten erdolcht und von den eigenen politischen Kräften der Republik verraten worden sei. Auf der Basis des Waffenstillstandsabkommens trat die neue Regierung das Erbe des verlorenen Krieges an. Innerhalb kürzester Zeit mussten die Truppen rückgeführt und aufgelöst werden. Zudem galt es, die Lebensmittelknappheit und das Elend der Menschen einzudämmen. Vom 16. bis 20. Dezember 1918 wurde der Reichsrätekongress, eine reichsweite Versammlung der Räte, in Berlin abgehalten. Dort einigten sich die Anwesenden, die Wahl zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 durchzuführen. Über die zukünftige Form der Demokratie waren sie indes uneinig und die Auseinandersetzung eskalierte. Linksradikale Kräfte demonstrierten erneut auf den Straßen Berlins. Die friedliche Revolution vom November drohte zu einer blutigen zu werden. Nachdem am 23. Dezember 1918 meuternde Soldaten die Regierung kurzzeitig festgesetzt hatten, ließ Ebert erstmals Regierungstruppen einsetzen. 70 Menschen starben bei den Auseinandersetzungen. Schockiert über Eberts Vorgehen bei den Weihnachtskämpfen, verließen die drei USPD-Mitglieder den Rat der Volksbeauftragten. Sie wurden durch 2 SPD-Mitglieder ersetzt. Zur Jahreswende 1918-19 spitzte sich die Situation weiter zu. Bei den Januaraufständen erklärten revolutionäre Arbeiter die Regierung für abgesetzt, um die Wahlen zur Nationalversammlung zu verhindern. Die Straßenkämpfe fanden ein blutiges Ende. 165 Menschen starben, darunter die Führer der radikalen Linken, Luxemburg und Liebknecht, die von Freikorpssoldaten ermordet wurden. Nach den Wahlen zur Nationalversammlung wurde der Rat der Volksbeauftragten durch die neue Regierung unter Reichspräsident Ebert und Reichskanzler Scheidemann abgelöst. Bemerkenswertes: Die Politisierung und Mobilisierung der Arbeiterschaft. Die revolutionären Obleute waren während des Ersten Weltkriegs gewählte Vertrauensleute der Arbeiter in den Betrieben. Sie lehnten die deutsche Kriegspolitik ab. Der reichsweite Januarstreik 1918 und auch die Novemberrevolution 1918 wurden maßgeblich von den revolutionären Obleuten wie Richard Müller und Emil Barth, der als revolutionärer Obmann die USPD im Rat der Volksbeauftragten vertrat, getragen. Sie organisierten Kundgebungen, setzten sich für die Ziele der Arbeiterschaft ein und machten sie mit revolutionären Ideen wie dem Rätegedanken vertraut. Rätesystem und parlamentarische Demokratie. Ein Vergleich. Die Auseinandersetzung über die neue Staatsform Deutschlands nach der Abschaffung der Monarchie im November 1918 währte lange. Als Ergebnis der Revolution bildeten sich drei Lager aus, die unterschiedliche Ansichten über die Zukunft Deutschlands besaßen. In weiten Teilen des Bürgertums war man der Meinung, dass die Monarchie wieder einzuführen sei. Der Großteil der Gesellschaft hatte jedoch genug von der Monarchie, ihren alten Eliten, ihrer Reformunfähigkeit und undemokratischen Verfassung. Es herrschte allgemeine Erleichterung, als die deutschen Fürsten, Könige und Kaiser Wilhelm II. Abdankten. Der Weg für eine neue und andere Staatsform schien geebnet zu sein. Doch waren sich die Revolutionäre und Gegner der Monarchie uneinig darüber, welchen Weg das neue Deutschland gehen solle. Als vom 16. bis 21. Dezember 1918 in Berlin der erste deutsche Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte stattfand, forderte das linke und linksradikale Lager die Schaffung eines Rätesystems nach sowjetischem Vorbild. Das gemäßigte Lager trat für die Errichtung einer parlamentarischen Demokratie und freie Wahlen zur Nationalversammlung ein. Doch wie unterscheiden sich parlamentarische Demokratie und Rätesystem voneinander? Bei der parlamentarischen Demokratie erfolgt die Bestimmung der Parlamentsvertreter durch das wahlberechtigte Volk. Alle dürfen wählen, ihre Stimmen sind gleichwertig. Allein der Wähler entscheidet so über die Mehrheit im Parlament, Nationalversammlung. Die Gewählten sind zugleich die Vertreter ihrer Wählerschaft und in Parteien organisiert. Der Vertreter besitzt ein freies Mandat, ist also nur seinem Gewissen verpflichtet und nicht an Aufträge gebunden. In regelmäßigen Abständen finden Neuwahlen statt. Die Vertreter des Parlaments wählen die Mitglieder der Regierung, Regierungschef und Minister. Es herrscht das Prinzip der Gewaltenteilung, bei dem sich das Parlament, die Regierung und die Gerichte gegenseitig kontrollieren, um zu verhindern, dass eines dieser Organe die Macht missbraucht. Das System der parlamentarischen Demokratie kann sowohl in einer Republik als auch in einer Monarchie verankert sein. Es steht für die Fülle von Ideen, Interessen und Meinungen des gesamten Volkes. In der Räterepublik ist das Wahlrecht nur der Arbeiterklasse, dem Proletariat, vorbehalten, die sich in den Vollversammlungen der Betriebe und den Truppeneinheiten organisiert. Es handelt sich um ein Klassenwahlrecht, das nur einem Teil der Bevölkerung erlaubt, Vertreter zu wählen. Im Mittelpunkt des Rätesystems steht das Kollektiv, die Arbeiterklasse, das einen einheitlichen Willen besitzen soll. Alle öffentlich zugänglichen Ämter werden durch Wahl besetzt. Die Vertreter der Arbeiterklasse organisieren sich in Räten. Es gibt keine Parteien oder Verbände. Die Delegierten der Räte besitzen ein imperatives Mandat, welches eine Bindung an bestimmte Aufträge und Weisungen der Räte erforderlich macht. Folgen sie diesen nicht, können sie direkt vom Volk abgewählt werden. Die Räte übernehmen gleichermaßen die gesetzgebende, ausführende und richterliche Funktion. Eine Gewaltenteilung gibt es also nicht. 400 der 450 anwesenden Delegierten des Reichsrätekongresses stimmten im Dezember 1918 für die Einberufung der Nationalversammlung, die dem neuen Staat eine Verfassung geben sollte. Sie sollte am 19. Januar 1919 gewählt werden. Der linke Flügel der USPD und die wenigen im Rat vertretenen linksradikalen Spartakisten erlitten eine herbe Niederlage. Fortan versuchten sie auf den Straßen durch Aufstände und Straßenkämpfe ihre politischen Vorstellungen durchzusetzen. Ende Dezember 1918 ging aus dem Spartakusbund die Kommunistische Arbeiterpartei, KPD, hervor, die sich von den gemäßigten Ideen und Ansichten der USPD und der SPD endgültig abgrenzte. Ziel war noch immer die Vollendung der Revolution durch die Errichtung eines Rätesystems nach sowjetischem Vorbild. Das Vorhaben blieb erfolglos. Bemerkenswertes: Woher kommt der Begriff Demokratie? Die Verfassung, die wir haben, heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist. So der griechische Staatsmann Perikles. Der Begriff der Demokratie, griechisch Demos gleich Volk, Kratia gleich Herrschaft, Macht, tauchte erstmals im antiken Griechenland auf und bezeichnete die direkte Volksherrschaft, die zunächst nur männlichen Vollbürgern ab 18 Jahren vorbehalten war. Die innenpolitische Situation 1918, die Zielsetzung der politischen Parteien und Gruppierungen. Als am 11. November 1918 die Waffen schwiegen und der Krieg ein Ende fand, rückten die innenpolitischen Auseinandersetzungen in den Vordergrund. Die seit Oktober 1918 anhaltende Staats- und Gesellschaftskrise sowie das unerwartete Kriegsende schufen eine gänzlich neue Situation. Vom Verlauf der Ereignisse völlig überrascht, versuchten die politischen Gruppierungen und Parteien, Wege aus der Krise zu finden. Der Spartakusbund, der formal der USPD angehörte und sich Ende Dezember 1918 als KPD neu formierte, spielte während der Revolution nur eine untergeordnete Rolle. Sein Einfluss in den Arbeiter- und Soldatenräten war gering. Die Führer der Spartakisten, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, wollten eine Räterepublik nach sowjetischem Vorbild einrichten, in der den Arbeiter- und Soldatenräten die Macht obliegen sollte. Deshalb versuchten die Spartakisten die Einberufung der Nationalversammlung, die die Weichen für die parlamentarische Demokratie stellen sollte, zu verhindern. Die nur kleine Anhängerschaft schaffte sich auf den Straßen Gehör, zettelte Straßenkämpfe an und versetzte weite Teile der Öffentlichkeit in Angst und Schrecken. Die radikale Linke wurde jedoch während der Dezember- und Januarunruhen 1918-19 entschieden durch regierungsnahe Truppen bekämpft. Schon zu Beginn der Revolution zeichnete sich in der USPD, die erst 1917 aus innerparteilichen Auseinandersetzungen der SPD hervorgegangen war, eine Spaltung ab. Innerhalb der Partei gab es verschiedene Auffassungen über die Zukunft des Landes. So gelang es der USPD trotz des beträchtlichen Mitgliederzuwachses seit 1918 nicht, auf der politischen Bühne entscheidend aktiv zu werden. Der linke Flügel sympathisierte weitestgehend mit den Ansichten der Spartakisten, lehnte jedoch ihre Methoden ab. Der gemäßigte Flügel befürwortete die parlamentarische Demokratie und beteiligte sich zunächst an der provisorischen Regierung, dem Rat der Volksbeauftragten. Er war jedoch gegen die zeitige Einberufung der Nationalversammlung. Auch wenn die Ziele des gemäßigten Flügels der USPD denen der SPD anfangs ähnlich waren, unterschieden sie sich im Verlauf der Revolution zunehmend und führten im Dezember 1918 zum Austritt der USPD-Mitglieder aus dem Rat der Volksbeauftragten. Die SPD war ein Gegner der Revolution und für einen sanften Umschwung. Sie setzte weiterhin auf die Erfahrung der alten Eliten des Militärs und der Verwaltung auf dem Weg zur parlamentarischen Demokratie. Die Nationalversammlung sollte sich der politischen und gesellschaftlichen Neugestaltung widmen. Das konservative Lager, allen voran das katholische Zentrum, war zwar entschieden gegen eine Revolution, bekannte sich aber zur Republik und trat für deren Stabilisierung ein. Im rechten Lager, das sich nach Kriegsende neu formierte, entstand nach den Novemberereignissen die Deutschnationale Volkspartei DNVP. Sie vertrat die politischen und wirtschaftlichen Interessen der alten Eliten und forderte die Wiedereinführung der Monarchie. Die DNVP war entschlossen gegen die parlamentarische Demokratie und versuchte unter anderem durch die Verbreitung der Dolchstoßlegende die Weimarer Republik zu Fall zu bringen. Im liberalen Lager vollzog sich 1918 eine Spaltung, da die im November gegründete Deutsche Demokratische Partei, DDP, die Aufnahme einiger nationalliberaler Vertreter aufgrund ihrer annexionistischen Haltung während des Krieges verweigerte. Es entstand neben der linksliberalen DDP die nationalliberale Deutsche Volkspartei DVP unter der Führung Gustav Stresemanns. Während sich die DDP vollkommen mit der neuen Republik identifizieren konnte, lehnte die DVP die Republik ab. Erst später versuchte die DVP eine Annäherung an die neue Staatsform. Bemerkenswertes: Die Generalprobe für die Novemberrevolution, der Januarstreik 1918. Die Kriegsmüdigkeit und Nahrungsmittelknappheit vergrößerten den Wunsch der deutschen Zivilbevölkerung nach einem baldigen Kriegsende. Ihren Unmut äußerte sie bereits im Januar 1918 in einem landesweiten Massenstreik, der vor allem durch die USPD und den Spartakusbund unterstützt wurde. Über 1 Million Arbeiter und Arbeiterinnen, überwiegend aus der Rüstungs- und Munitionsindustrie, legten am 28. Januar 1918 für Frieden und Brot die Arbeit nieder. Auf Druck der Regierenden musste der Streik nach 6 Tagen abgebrochen werden. Er zeigte jedoch eine zunehmende revolutionäre Bereitschaft innerhalb der Arbeiterschaft. Die Münchner Räterepublik. Im November 1918 kam es deutschlandweit zu revolutionären Umstürzen durch Arbeiter und Soldaten. Der Krieg und die sich abzeichnende Niederlage hinterließen tiefe Wunden in einem von Hunger und Elend zerrütteten Land. Landesweit sorgten Massendemonstrationen für den Sturz der monarchischen Regierungen in allen deutschen Bundesstaaten. Der im Anschluss unternommene Versuch, Deutschland in eine parlamentarische Demokratie zu führen, gelang nicht überall widerstandslos. Fortwährende Proteste und Uneinigkeiten der politischen Kräfte ließen Städte wie München im Chaos versinken. Straßenkämpfe und politisch motivierte Morde bis hin zum Bürgerkrieg waren in der ersten Jahreshälfte 1919 an der Tagesordnung. München war eine der wenigen Städte, in der linksradikale Kräfte die Oberhand hatten und im April 1919 kurzzeitig eine Räterepublik installieren konnten. Es war in den Novembertagen 1918 auch die erste Stadt, in der der Monarch König Ludwig III. Vom Thron gestürzt wurde. Am 7. November 1918 hatte die Revolution München erreicht. Die Menschen, vor allem Arbeiter und Soldaten, strömten auf die Straßen und wurden von der revolutionären Stimmung ergriffen. Noch am selben Tag rief Kurt Eisner, Journalist und Mitbegründer der USPD, die Republik, den Freistaat Bayern aus und verkündete das Ende der Monarchie. Eisner wurde von den Arbeiter- und Soldatenräten zum vorläufigen Ministerpräsidenten bestimmt. Bei den folgenden Landtagswahlen am 12. Januar 1919 erlitt die USPD unter der Führung Eisners eine folgenschwere Wahlniederlage. Von 180 möglichen Sitzen erlangte die Partei lediglich 3. Sieger der Wahl waren eindeutig die SPD und konservative Parteien. Am 21. Februar 1919, dem Eröffnungstag des Bayerischen Parlaments, wollte Eisner seinen Rücktritt als Ministerpräsident bekannt geben. Doch soweit kam es nicht, denn Eisner wurde auf dem Weg von dem jungen Rechtsnationalen Anton Graf von Arco auf Valley erschossen. Auch im Landtag spielten sich tumultartige Szenen ab, bei denen zwei Abgeordnete ums Leben kamen. Die Sitzung wurde vertagt. Die Machtkämpfe zwischen den Befürwortern der parlamentarischen Demokratie und den Verfechtern eines Rätesystems nach dem Vorbild Sowjetrusslands erreichten ihren Höhepunkt. Die Ermordung Eisners radikalisierte die revolutionäre Bewegung. Am 17. März 1919 wählten die Mitglieder des Landtags eine neue, von der SPD geführte Landesregierung. Trotzdem wurde am 7. April 1919 die Räterepublik ausgerufen. Eine rote Armee nach sowjetischem Vorbild sollte sie schützen. Auch wenn sich andere bayerische Städte kurzzeitig anschlossen, war die Münchner Räterepublik relativ isoliert, machtlos und kaum überlebensfähig. Die Landesregierung unter Ministerpräsident Johannes Hoffmann floh nach Bamberg und versuchte, mithilfe der 35.000 Mann starken Reichstruppen und Freikorps gegen die Räterepublik vorzugehen. Nach wochenlangen heftigen Kämpfen gegen die roten Truppen nahmen die Regierungstruppen, weiße Truppen, am 1. Mai 1919 München ein und besiegelten zwei Tage später das Ende der nur 25 Tage währenden Räteregierung. Die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Roter Armee forderten auf beiden Seiten hohe Verluste. Die Räte ließen sich zu Gewalttaten hinreißen, nahmen Geiseln und erschossen Unbeteiligte. Den Widerstand der Räteanhänger und roten Truppen brachen die Weißen mit unglaublicher Brutalität und richteten in den letzten Kampftagen beim Einmarsch in München ein Blutbad an. 335 Zivilisten, die man irrtümlich für Kommunisten hielt, wurden erschossen. Die Führer der Räterepublik wurden verhaftet und zum Tode oder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Regierung kehrte aus Bamberg zurück. Bemerkenswertes: Räterepubliken, eine Erscheinung von kurzer Dauer. Neben der Räterepublik in München wurden wenige Wochen nach dem Attentat auf Eisner auch in anderen deutschen Städten wie Bremen, Braunschweig, Mannheim und Würzburg Räterepubliken errichtet. Nach dem Beschluss der Reichsregierung im März 1919, gegen die roten Truppen der Räterepubliken gewaltsam vorzugehen, lösten sie sich innerhalb weniger Wochen wieder auf. Die Wahl zur Nationalversammlung und die Ausarbeitung der Weimarer Verfassung. Nur wenige Tage nach den Unruhen in Berlin sowie der Ermordung Liebknechts und Luxemburgs fanden am 19. Januar 1919 die Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung statt. An ihr beteiligten sich 83% aller Wahlberechtigten. Erstmals durften auch Frauen wählen gehen und sogar selbst gewählt werden. Das Wahlalter wurde von 25 auf 20 Jahre heruntergesetzt. Im Ergebnis fiel die Wahl recht deutlich aus. Die SPD erhielt 37,9%, zweitstärkste Partei wurde das Katholische Zentrum mit 19,7%, dicht gefolgt von der linksliberalen DDP mit 18,5% der Stimmen. Die rechtsnationale DNVP erzielte 10,3%. Ihre Wähler stammten aus antisemitischen, völkischen und nationalistischen Kreisen. Weit abgeschlagen erhielt die rechtsliberale DVP unter Stresemann nur 4,4% der Stimmen. Die USPD kam trotz ihrer bedeutenden Rolle während der Revolution und in den Arbeiter- und Soldatenräten über 7,7% nicht hinaus. Die KPD beteiligte sich entgegen dem Wunsch ihrer ermordeten Leitfiguren Luxemburg und Liebknecht nicht an den Wahlen. Am 6. Februar 1919 trat das neu gewählte Parlament aufgrund der anhaltenden Unruhen nicht in Berlin, sondern in Weimar zusammen. Der Tagungsort gab der gesamten Republik ihren Namen. Dort wurde der Sozialdemokrat Friedrich Ebert zum Reichspräsidenten gewählt und Philipp Scheidemann, ebenfalls SPD, zum Ministerpräsidenten ernannt. Die SPD, die DDP und das Zentrum bildeten eine über 70-prozentige Mehrheit im Parlament, die sogenannte Weimarer Koalition, und stellten auch die Regierung. Die wichtigste Aufgabe des Parlaments war die Ausarbeitung einer Verfassung. Nach gründlicher Diskussion im Parlament und innerhalb der Koalition trat die Verfassung am 14. August 1919 in Kraft. Es war die Geburtsstunde der parlamentarischen Demokratie in Deutschland, deren Grundordnung durch eine freiheitliche Verfassung festgelegt wurde. Oberstes Prinzip der Verfassung waren die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung innerhalb der Staatsorgane und die Grundrechte, die erstmals auch die Gleichstellung der Frauen gesetzlich festlegten. Deutschland blieb ein Bundesstaat. Die einzelnen Länder verfügten über eigene Landesregierungen. Männer und Frauen ab 20 Jahren wählten alle 4 Jahre in gleicher, geheimer und direkter Wahl den Reichstag, das nationale Parlament. Unabhängig von allen anderen Organen der Weimarer Republik handelte das Reichsgericht, welches für die Rechtsprechung die oberste Instanz war. Der Reichsrat als Vertretung der Länderregierungen war neben dem Reichstag, der Volksvertretung, an der Gesetzgebung beteiligt. Per Volksentscheid war es den Bürgern und Bürgerinnen möglich, direkten Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen. Die wahlberechtigte Bevölkerung wählte auch den Reichspräsidenten direkt für 7 Jahre. Dieser ernannte und entließ den vom Reichstag gewählten Reichskanzler, der mit seinen Ministern die Reichsregierung stellte. Der Artikel 48 der Verfassung verlieh dem Reichspräsidenten besondere Machtbefugnisse, das sogenannte Notverordnungsrecht. Es befähigte ihn in Krisenzeiten, in denen die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet war, Maßnahmen zu ergreifen, Gesetze ohne parlamentarische Zustimmungen zu erlassen, das Parlament gegebenenfalls aufzulösen, wenn nötig, das Militär einzusetzen und sogar die bedeutendsten Grundrechte außer Kraft zu setzen. Dazu zählte unter anderem das Recht auf Freiheit der Person, Artikel 114, das Postgeheimnis, Artikel 117, und die freie Meinungsäußerung, Artikel 118. Die Tragweite des Paragraphen erkannten die Parlamentarier nicht. Bemerkenswertes: Frauenwahlrecht in Europa. Das Frauenwahlrecht ist ein über die Jahrhunderte erkämpftes Recht. In Europa durften Frauen erstmals 1906 in Finnland wählen. 9 Jahre später folgte Dänemark und nahm das Frauenwahlrecht in die Verfassung des Landes auf. In der Schweiz hingegen konnten sich Frauen bis 1971 nicht an den Wahlen zur Bundesversammlung beteiligen. Auch in Portugal blieb Frauen dieses Recht bis 1974 verwehrt. Der Versailler Vertrag. Die 27 Siegerstaaten des Ersten Weltkriegs kamen 1919 in Versailles, 14 Kilometer südwestlich von Paris, zu mehreren Konferenzen zusammen, um in einem Friedensvertrag die Nachkriegsordnung festzulegen. Die Verlierer Deutschland und Österreich wurden von den Verhandlungen ausgeschlossen, das seit 1917 kommunistisch beherrschte Russland, in dem der Bürgerkrieg tobte, war nicht vertreten. Der Vertrag wurde den Deutschen zusammen mit einem Ultimatum überreicht, bis wann zu unterschreiben sei. Das erste Kabinett der Weimarer Republik unter Kanzler Philipp Scheidemann verweigerte die Unterschrift und trat zurück. Gustav Bauer wurde Kanzler. Am 28. Juni 1919 erschienen im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles Außenminister Hermann Müller und Postminister Johannes Bell, um den Vertrag zu unterzeichnen. In Deutschland wurde schon der Ort der Unterzeichnung als Demütigung empfunden, denn genau hier war 1871 das Deutsche Kaiserreich gegründet worden. Die Bedingungen wurden von den Siegermächten diktiert. Keiner der deutschen Politiker, die unterschrieben, hatte irgendeinen Einfluss auf den Inhalt des Vertrages. Als der Wortlaut bekannt wurde, löste er bei der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung quer durch alle politischen Lager Empörung aus und wurde als Schmachfrieden verdammt. Hauptpunkt des Anstoßes war der Artikel 231. Er gab Deutschland und seinen Verbündeten die Alleinschuld am Kriegsausbruch. Auf diesem Kriegsschuldartikel beruhte die Forderung der Siegermächte nach Wiedergutmachungszahlungen, Reparationen. Erstmals in der Weltgeschichte hatten Politiker auch eine moralische Rechtfertigung für ihre Forderungen geltend gemacht. Im Vertrag war auch bestimmt worden, dass Deutschland insgesamt etwa ein Siebtel seiner Fläche abtreten müsse, auf der ein Zehntel der Gesamtbevölkerung wohnte. Elsaß-Lothringen ging an Frankreich, Teile Posens und Westpreußens an Polen, das Memelgebiet 1923 an Litauen, Danzig wurde zur freien Stadt unter dem Mandat des Völkerbunds erklärt. Deutschland hatte ausnahmslos alle Kolonien an die Siegermächte abzutreten, sein Heer auf 100.000 Mann zu beschränken und die Besetzung aller Gebiete links des Rheins hinzunehmen. Österreich wurde verboten, sich dem Deutschen Reich anzuschließen. Die USA und China unterzeichneten nicht. Sie schlossen eigene Verträge mit Deutschland. Für die Parteien der Weimarer Republik wurde der Kampf gegen Versailles ein Hauptthema in der politischen Auseinandersetzung. Es gab keinen Reichskanzler und keinen Parteiführer, der nicht Versailles als Argument für oder gegen diese oder jene Politik angeführt hätte. Obwohl die Bedingungen des Versailler Vertrags ausnahmslos als zu hart empfunden wurden und Deutschland drückende wirtschaftliche Lasten auferlegten, bot der Vertrag dem deutschen Staat jedoch langfristig einen relativ großen politischen und wirtschaftlichen Handlungsspielraum in Europa. Schritt für Schritt handelten weitsichtige Politiker wie Gustav Stresemann bessere Bedingungen für Deutschland aus, sodass das Land bis Anfang der 30er Jahre zur führenden Wirtschaftsmacht Europas wurde. Die Forderung nach militärischer Gleichberechtigung erschien auch den ehemaligen Gegnern vernünftig, solange Deutschland demokratisch war. Als dann Adolf Hitler an die Macht kam und das Land zur Diktatur machte, gelang es ihm, die nun wieder starke Position Deutschlands für seine verbrecherische Expansionspolitik zu nutzen. Frankreich und Großbritannien waren nach 1935 weder willens, geschweige denn fähig, etwas dagegen zu unternehmen. Wäre der Versailler Vertrag also wirklich zu hart gewesen, hätte Deutschland nie eine so starke Militärmacht werden und damit die Welt bedrohen können, wie Hitler es tat. Bemerkenswertes: Die Unterschrift des Postministers. Wieso unterschrieb der Postminister den Versailler Vertrag? Ganz einfach. Die Siegermächte hatten nur verlangt, Deutschland solle zwei Minister schicken, wovon einer der Außenminister zu sein hätte. Natürlich hatte man erwartet, der andere wäre der Ministerpräsident. Da Deutschland sich durch den Versailler Vertrag jedoch entehrt fühlte, schickte man den Alliierten die minimalmögliche Besetzung, um seine Verachtung zu zeigen, den Außenminister und den Postminister. Die Radikalisierung der linken Bewegung. Die Weimarer Republik war einer ständigen Bedrohung durch rechte und linke Gegner ausgesetzt. Sowohl Putschversuche und politisch motivierte Morde der extremen Rechten als auch Aufstände und Straßenkämpfe radikaler Linker erschütterten die Republik. In den Wirren der Novemberrevolution 1918 galt der Spartakusbund unter der Führung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts als Sammelbecken radikaler Linker. Der Spartakusbund gehörte seit 1917 trotz unterschiedlicher Zielsetzungen der USPD an. Im November 1918 löste er sich von der USPD und machte sich Ende Dezember 1918 als Kommunistische Partei Deutschlands, KPD, selbstständig. Ziele der Partei waren die Vollendung der Revolution und die Errichtung einer Räterepublik nach sowjetischem Vorbild. Über die Mittel zur Durchsetzung der Ziele herrschte in der Partei jedoch Uneinigkeit. So forderte die Parteispitze die Teilnahme an den Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919, um auch auf parlamentarischer Ebene präsent zu sein. Der Großteil der Anhängerschaft war dagegen und versprach sich von der Teilnahme an Massenstreiks und bewaffneten Aufständen größeren Erfolg. Als im Januar 1919 KPD-Anhänger einen schlecht organisierten Aufstand, den sogenannten Spartakusaufstand, entfesselten, geriet die Situation außer Kontrolle. Nach der Besetzung des Berliner Zeitungsviertels und der symbolischen Absetzung der Regierung Eberts durch die Aufständischen schlugen regierungstreue Freikorps den Aufstand blutig nieder. Wenige Tage später verhafteten Freikorpssoldaten der Garde-Kavallerie-Schützendivision die zuvor untergetauchten geistigen Köpfe der Bewegung, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, und verschleppten sie ins Hauptquartier des Freikorps. tagelangen Misshandlungen und Verhören folgte die Ermordung der beiden. Luxemburgs Leiche warfen die Täter in den Landwehrkanal. Der Mord löste nicht nur in der radikalen Linken, sondern auch in weiten Teilen der Öffentlichkeit Empörung und großes Entsetzen aus. Die Beisetzung Liebknechts und weiterer 31 Opfer der Januaraufstände wurde von Demonstrationen und Protesten begleitet. Der Freispruch der mutmaßlichen Täter im Mai 1919 durch ein Kriegsgericht sorgte für Verständnislosigkeit in der Bevölkerung. Die Ereignisse des Januars 1919 verstärkten die Spannungen zwischen regierender SPD und revolutionärer KPD und trieben die Radikalisierung der extremen Linken voran. Nach Beendigung des Generalstreiks der Arbeiterschaft im März 1920 entwickelten sich radikale Aufstände im ganzen Land. Es kam zum bewaffneten Kampf zwischen den Selbstschutzeinheiten der Arbeiter und den Regierungstruppen. Die im Ruhrgebiet aus ca. 50.000 Arbeitern entstandene Rote Ruhrarmee lieferte sich heftige, zugleich jedoch aussichtslose Kämpfe mit regierungsnahen Freikorps. In der Folgezeit blieb die KPD auf parlamentarischer Ebene erfolglos. Bei den ersten Wahlen der Weimarer Republik im Januar 1919 nicht angetreten, konnte sie auch bei ihrem Wahldebüt im Juli 1920 keine nennenswerten Erfolge erzielen. Durch etliche Parteiabspaltungen und hohe Mitgliedsverluste erhielt sie lediglich 2,1% der Stimmen. Erst der Beitritt des linken Flügels der USPD zur KPD im Dezember 1920 sorgte für einen sprunghaften Anstieg ihrer Mitgliederzahlen und die Neuformierung des linken Lagers. Neuen Mutes entschloss sich die KPD zu einem weiteren Umsturzversuch im März 1921, der nach wenigen Tagen blutig beendet wurde. Bemerkenswertes: Die Rote Ruhrarmee. Als Antwort auf den Kapp-Lüttwitz-Putsch sammelten sich in den größeren Städten des Ruhrgebiets revolutionäre Kräfte der Arbeiterschaft. Dort bildeten sich Vollzugsräte aus USPD und KPD, die sogar die politische Macht übernahmen. Durch die Bildung einer 50.000 Mann starken Ruhrarmee begegnete man den bewaffneten Ordnungskräften. Diese Märzrevolution war der größte bewaffnete Arbeiteraufstand in der Geschichte der Weimarer Republik. Nach ergebnislosen Verhandlungen zwischen Regierung und Ruhrarmee stellten Reichswehr und Freikorps die politische Ordnung im Ruhrgebiet wieder her. Dabei gingen die Regierungstruppen rücksichtslos und brutal gegen die Arbeiter vor. Weit mehr als 1.000 Aufständische wurden getötet. Politische Morde in der Weimarer Republik. Besonders in der Anfangszeit der Weimarer Republik erschütterten unzählige Morde und Mordversuche an politisch bedeutsamen Persönlichkeiten das öffentliche Leben. Links- bzw. rechtsextremistische Gruppierungen oder Einzeltäter wollten die bestehende Ordnung beseitigen. Die Täter und Opfer prägten die gesellschaftliche und politische Entwicklung dieser turbulenten und chaotischen Anfangszeit von Weimar nachhaltig. Den willkürlichen Tötungen während der Revolutions- und Rätezeit durch den sogenannten Roten und Weißen Terror folgten geplante Attentate auf Anhänger und Vertreter der Republik. Zwischen 1919 und 1923 fielen 376 Menschen politischen Morden zum Opfer. Allein 94% der verübten Morde gehen auf das Konto rechtsextremistischer Vereinigungen. Ihren Anfang nahmen die Attentate mit der Ermordung der beiden kommunistischen Führer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 15. Januar 1919 durch rechtsnationale Freikorpssoldaten. Ein Kriegsgericht sprach die an der Tat beteiligten Offiziere im Mai 1919 frei. Am 21. Februar 1919 wurde der erste bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner, der geistige Vater der Münchner Novemberrevolution 1918, auf offener Straße von dem jungen Rechtsnationalen Anton Graf von Arco auf Valley erschossen. Eisner war auf dem Weg zum Landtag, um seinen aus der Wahlniederlage resultierenden Rücktritt zu verkünden. Schon im Vorfeld erhielt Eisner, der in rechtsnationalen Kreisen als ein von Sowjets beeinflusster Jude und Verräter am deutschen Volk verhöhnt wurde, Morddrohungen. Über Arco of Valle wurde zunächst das Todesurteil verhängt. Am Folgetag wurde er aufgrund seiner glühenden Liebe zum Vaterland, so der Richter, von der bayerischen Landesregierung begnadigt und zu Festungshaft verurteilt, die er bereits 1924 auf Bewährung verlassen konnte. Der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger fiel einem ähnlich motivierten Mord zum Opfer. Die Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens im November 1918 und die Befürwortung des Versailler Diktats ließen Erzberger zum Ziel diverser Hetzkampagnen und zur Symbolfigur des verhassten Systems werden. Die 1919 erschienene Schrift des früheren Vizekanzlers und DNVP-Abgeordneten Karl Helferich, Fort mit Erzberger, in der Helferich dem Zentrumspolitiker die Hauptschuld an der miserablen Lage Deutschlands zuschrieb, führte zur Katastrophe. Erzberger trat politisch ruiniert von allen Ämtern zurück und wurde ein Jahr später, am 26. August 1921, von Mitgliedern der Organisation Konsul, OC, einer terroristischen Vereinigung aus ehemaligen Marineoffizieren und Mitgliedern der Brigade Erhard, erschossen. Die OC entwickelte sich in der Folgezeit zum wichtigsten Mordinstrument der Rechtsradikalen. Die Erzberg-Täter blieben unbestraft. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann entging im Juni 1922 einem Blausäureattentat der OC nur knapp. Anders erging es dem Außenminister des Deutschen Reiches, Walter Rathenau, der am 24. Juni 1922 von Mitgliedern der OC erschossen wurde. Auch seinem Mord gingen nationalistische Hetzaktionen in der Presse voraus. Als Jude und Unterzeichner des Rapallo-Vertrages wurde er zum Feind der Antisemiten und Nationalisten erklärt. Eine Stunde nach dem Mord gab Reichskanzler und Zentrumspolitiker Josef Wirth den Tod Rathenaus im Reichstag bekannt und wies auf die von der rechten Opposition ausgehenden Hetzkampagnen hin. In einer Reichstagsrede am folgenden Tag schloss Wirth, den Abgeordneten der DNVP zugewandt, mit den Worten: »Da steht der Feind, und darüber ist kein Zweifel. Dieser Feind steht rechts.« Angriff von rechts. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch. Die stabile Phase der Republik durch die Nationalversammlung und die Verabschiedung der Verfassung war nur von kurzer Dauer. Nachdem sich die Republik gegen linke Umsturzversuche und Unruhen in der ersten Jahreshälfte 1919 zur Wehr setzen musste, galt es ein Jahr später, die Angriffe der rechten Gegnerschaft abzuwehren. Die Unterzeichnung des Versailler Vertrages im Juni 1919 schürte den Hass der Rechten auf Weimar und die als Novemberverbrecher diffamierten Regierenden. Einzig und allein das neue Regime sei schuld an der Niederlage, dem Schmachfrieden und den daraus resultierenden Friedensbedingungen, argumentierten die rechten Nationalisten. Vor allem die geforderte Verminderung des Heeres und die Auflösung von Freikorps erhitzten die Gemüter der Soldaten, die sich in ihrer Existenz bedroht fühlten. So schlossen sich im Oktober 1919 zum Putsch gewillte Soldaten und Offiziere unter der Führung des Generallandschaftsdirektors Wolfgang Kapp und des Generals Erich Ludendorff zur Nationalen Vereinigung zusammen. Diese pflegte intensive Kontakte zu ranghohen Offizieren, wie dem Vater der Freikorps, Reichswehrgeneral Walter Freier von Lüttwitz. Als der Reichswehrminister Gustav Noske am 29. Februar 1920 die Auflösung einer nahe Berlin stationierten Marinebrigade unter der Führung Hermann Erhards befahl, widersetzte sich von Lüttwitz und forderte wenige Tage später den Verzicht auf einen weiteren Truppenabbau sowie den Rücktritt des Reichspräsidenten und der Reichsregierung. Lüttwitz wurde entlassen. Daraufhin marschierte die Brigade Erhard unter der Führung Lüttwitz am 13. März 1920 nach Berlin und besetzte das Regierungsviertel. Die Putschisten ernannten Kapp zum neuen Reichskanzler. Die Regierung forderte die Reichswehr auf, militärisch gegen die meuternden Freikorpssoldaten vorzugehen. Doch diese weigerte sich, der Regierung zu Hilfe zu eilen. »Truppe schießt nicht auf Truppe«, erklärte der Reichswehrchef General Hans von Seeckt seinem Vorgesetzten Noske. So flohen die Mehrzahl der Minister, der Reichskanzler Gustav Bauer, Der Reichspräsident Ebert und die Abgeordneten des Parlaments aus Berlin über Dresden nach Stuttgart. Ein von der SPD und den Gewerkschaften ausgerufener Generalstreik, dem sich die Arbeiterschaft im ganzen Land spontan anschloss, ließ den Putsch nach nur 4 Tagen scheitern. Die durch den Streik ausgelöste Lähmung von Versorgungsbetrieben wie der Wasser- und Elektrizitätswerke und das Ruhen des öffentlichen Verkehrs schnitt Berlin, den Austragungsort des Putsches, komplett von der Außenwelt ab. Zudem folgten die Verwaltungsbeamten der Regierung den Anweisungen des selbsternannten Reichskanzlers nicht. Nach nur 4 Tagen gaben Kapp und Lüttwitz entnervt auf und flohen ins Ausland. Den Erwartungen der streikenden Arbeiter und der demokratischen Kräfte in der Gesellschaft wurde die nach Berlin zurückkehrende Regierung nicht gerecht. Die Bestrafung der Putschisten und die Entfernung nicht regierungstreuer Beamter aus dem Militär und den Behörden blieben aus. Lediglich Reichswehrminister Noske musste zurücktreten. Die demokratische Ordnung war erschüttert. So gingen die während des Putsches entstandenen Selbstschutzverbände der Arbeiterschaft eigenständig gegen die Freikorps- und Reichswehrverbände vor und sorgten für neue Unruhe, den sogenannten Märzaufstand. Ihm begegnete die Regierung wiederum mit Freikorps, unter ihnen die Marinebrigade Erhard. Bemerkenswertes: Die Brigade Erhard. Die Brigade Erhard, ein Freikorps, dessen Angehörige Hakenkreuze auf dem Stahlhelm trugen, war auch an der Niederschlagung der Münchner Räterepublik im Mai 1919 beteiligt. Eigenmächtig und voreilig belagerte sie die Stadt, misshandelte und erschoss bereits verhaftete Aufständische und führte brutale Straßenkämpfe. Nach der Beteiligung am Kapp-Lüttwitz-Putsch und der offiziellen Auflösung der Brigade im April 1920 traten einige Offiziere und Soldaten der rechtsextremen Organisation Konsul, OC, bei, einer im Untergrund tätigen terroristischen Vereinigung. Diese versuchte, die Weimarer Republik durch Terror und politische Morde zu zerstören. Leitfiguren in der Zeit des Umbruchs: Friedrich Ebert, 1871 bis 1925. Friedrich Ebert erlernte das Sattlerhandwerk und kam auf seiner Gesellenwanderschaft mit der sozialistischen Bewegung in Berührung. Er trat wenig später der SPD bei und engagierte sich überwiegend in der Gewerkschaftsbewegung. 1891 ließ er sich in Bremen nieder, wo er für die dortige sozialdemokratische Zeitung arbeitete und als Mitglied der Bremer Bürgerschaft erste parlamentarische Erfahrungen sammelte. Eine von ihm gepachtete Gaststätte wurde zum Treffpunkt Bremer Gewerkschaftler und Politiker. 1904 übernahm er die Präsidentschaft des in Bremen tagenden Parteitages der SPD und wurde einem breiten Publikum bekannt. Nur 8 Jahre später wurde er mit Hugo Haase zum Parteivorsitzenden gewählt. An der Frage der Erneuerung der Kriegskredite zerbrach das Bündnis zwischen Haase und Ebert. Haase verließ 1917 die SPD und gründete die USPD. Philipp Scheidemann wurde neben Ebert Fraktionsvorsitzender der SPD. Durch die Novemberereignisse zum Reichskanzler ernannt, berief Ebert den Rat der Volksbeauftragten als Regierungsgremium ein und übernahm zusammen mit Haase den Vorsitz der vorübergehenden Regierung. Im Februar 1919 wählte die Nationalversammlung Ebert zum Reichspräsidenten. Dieses Amt bekleidete er bis 1925. Ebert übernahm die Regierungsgewalt in einer Zeit der dauerhaften Krise. Er sah sich von allen Seiten permanenter Kritik ausgesetzt. Nach dem Einsatz von Freikorps zur Niederwerfung des Januaraufstandes warf die Linke ihm Verrat an der Arbeiterschaft vor und kritisierte seine Zusammenarbeit mit alten Eliten. Für das rechte Lager war er als Unterzeichner des Versailler Vertrages, als Gründungsvater und Staatsoberhaupt der Weimarer Republik der Stellvertreter des verhassten Systems. Kurt Eisner, 1867 bis 1919. Kurt Eisner machte sich zunächst als kritischer Journalist und Schriftsteller in Berlin, Marburg und München einen Namen. Ein neuer 1897 erschienener Artikel führte zu seiner Verhaftung. Wegen Majestätsbeleidigung wurde er zu 9 Monaten Haft verurteilt. Nach seinem Eintritt in die SPD 1898 arbeitete Eisner als Redakteur bei verschiedenen sozialdemokratischen Zeitungen. Nach Kriegsbeginn 1914 übte er massive Kritik an der deutschen Kriegspolitik und ging in Opposition zur SPD. Eisner wurde Gründungsmitglied der USPD, die sich von der SPD aufgrund der Meinungsverschiedenheiten abspaltete. In ihr fanden sich Kriegsgegner. Während der Novembertage 1918 entwickelte sich Eisner zum geistigen Führer der revolutionären Bewegung in München, rief am 7. November 1918 den Freistaat Bayern aus und wurde zu dessen erstem Ministerpräsidenten und Außenminister. Die deutliche Niederlage bei den bayerischen Landtagswahlen im Januar 1919 bewegte Eisner zum Rücktritt als Ministerpräsident. Er wurde jedoch vor dessen Verkündung am 21. Februar 1919 auf dem Weg zum Landtag von einem Rechtsnationalen auf offener Straße erschossen. Eisner hatte viele Feinde, die ihm nach dem Leben trachteten. Radikale Linke sahen in ihm den Verräter an der Revolution. Rechte nutzten seine jüdische Abstammung, um ihn der Verschwörung zu bezichtigen und gegen ihn als Verräter des deutschen Volkes zu hetzen. Eisner wusste darauf zu antworten: Man kann einem Mordanschlag auf die Dauer nicht ausweichen. Und man kann mich ja nur einmal totschießen. Matthias Erzberger, 1875 bis 1921. Matthias Erzberger entstammte einem streng katholischen Elternhaus und wurde bereits 1903 Reichstagsabgeordneter des katholischen Zentrums. Während des Krieges entwickelte er sich vom uneingeschränkten Kriegsbefürworter zum Anhänger eines Verständigungsfriedens. Seiner Initiative war eine erste Friedensresolution zu verdanken, die im Juli 1917 im Reichstag angenommen wurde. Am 11. November 1918 unterzeichnete er in Compiègne, Frankreich, ein Waffenstillstandsabkommen mit den Alliierten. Ein Jahr später wurde Erzberger Reichsminister und befürwortete die Unterzeichnung des Versailler Vertrages. Sein unermüdlicher Einsatz für die junge Republik wurde ihm schnell zum Verhängnis. Zunächst nur verbalen Angriffen und Hetzaktionen rechter Oppositioneller ausgesetzt, die ihn zum Rücktritt aus der Politik bewegten, wurde Erzberger erstmals im Januar 1920 in Berlin Opfer eines Attentats durch einen ehemaligen Soldaten und wurde leicht verletzt. Während eines Erholungsurlaubs im Schwarzwald wurde er am 26. August 1921 von 2 Mitgliedern der rechtsextremistischen Organisation Konsul, OC, aus nächster Nähe angeschossen und tödlich verwundet. Menschen im Bürgerkrieg. Gustav Noske, 1868 bis 1946. Gustav Noske schloss sich bereits 1884 der SPD und der Gewerkschaftsbewegung an. Mit Ausbruch der Novemberrevolution 1918 berief die Regierung Noske zum Gouverneur, der den Kieler Matrosenaufstand beilegen sollte. Wenig später gehörte er der ersten provisorischen Regierung, dem Rat der Volksbeauftragten, an. Die Januaraufstände 1919 ließ Noske mit Hilfe von Freikorps brutal niederschlagen. Fortan galt er der linken Bewegung als Verräter der Arbeiterklasse, der mit kaisertreuen Truppen und Nationalisten gemeinsame Sache machte. Im Februar 1919 wurden ihm der Posten des Reichswehrministers und die Neuordnung der Reichswehr nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages anvertraut. Das Verhalten der Generäle beim Kapp-Lüttwitz-Putsch führte zu seinem Rücktritt im März 1920. Bis zur Machtübernahme Hitlers blieb Noske Oberpräsident der Provinz Hannover. Im Zusammenhang mit dem Attentat auf Hitler im Juli 1944 wurde er in das KZ Ravensbrück verschleppt und dort nach der Eroberung Berlins im Mai 1945 befreit. Noske starb nur ein Jahr später in Hannover. Rosa Luxemburg, 1871 bis 1919. Die Tochter polnischer Juden war bereits als Schülerin politisch aktiv. Ihr politisches Engagement als Sozialdemokratin zwang sie 1889, ihre Heimat Polen zu verlassen und nach Zürich in der Schweiz zu fliehen. Dort studierte und promovierte sie bis 1897. Weiterhin politisch aktiv war sie 1893 an der Gründung einer polnischen sozialdemokratischen Zeitschrift beteiligt und nahm 1894 am ersten illegalen Kongress der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Polens teil. Durch die Scheinehe mit einem Deutschen erhielt sie die deutsche Staatsbürgerschaft und konnte fortan auch in Deutschland, insbesondere Berlin, zur Stärkung der Arbeiterbewegung beitragen. Sie trat 1898 der SPD bei. In den Folgejahren wurde Luxemburg unter anderem wegen Majestätsbeleidigung und eines Aufrufs zur Kriegsdienstverweigerung zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Von der SPD wandte sie sich noch während des Ersten Weltkriegs enttäuscht ab. Stattdessen engagierte sie sich links von der SPD und wurde mit Liebknecht zu einer Galionsfigur, zunächst in der Gruppe Internationale, später im Spartakusbund und ab Januar 1919 in der Nachfolgevereinigung KPD. Luxemburg trat radikal für die Vollendung der Revolution und die Schaffung einer Räterepublik ein. Während des Januaraufstandes wurden Luxemburg und Liebknecht am 15. Januar 1919 von Freikorpssoldaten verschleppt, misshandelt und ermordet. Karl Liebknecht, 1871 bis 1919. Der Sohn des sozialdemokratischen Politikers Wilhelm Liebknecht trat nach Beendigung des Jurastudiums und der Promotion im August 1900 der SPD bei. 1907 begründete er die Sozialistische Jugendinternationale und wurde ihr erster Präsident. Als Verfechter eines radikalen Antimilitarismus entfernte er sich zunehmend von den Positionen der SPD, die er seit 1912 im Reichstag vertrat. Als Liebknecht 1914 als einziger Abgeordneter des Reichstags die Bewilligung weiterer Kriegskredite ablehnte, brach er endgültig mit der Partei. Aufgrund der Bildung der Gruppe Internationale und der Herausgabe der Spartakusbriefe wurde Liebknecht 1916 aus der Fraktion der SPD ausgeschlossen. Auf einer Friedensdemonstration am 1. Mai 1916 wurde er festgenommen und zu mehreren Jahren Zuchthaus verurteilt, jedoch im Oktober 1918 wieder begnadigt. Fortan lehnte er die Zusammenarbeit mit der SPD und USPD ab. Am 9. November 1918 rief er kurz nach der Republikausrufung durch Scheidemann selbst vom Balkon des Berliner Schlosses die Freie Sozialistische Republik aus. Fortan kämpften Liebknecht und Luxemburg für die radikale Vollendung der Revolution und die Errichtung einer Räterepublik. Wenige Tage nach der brutalen Niederschlagung des Januaraufstandes entführten und ermordeten Freikorpssoldaten die geistigen Köpfe der radikalen Linken. Das Experiment Demokratie. Die Weimarer Republik 1920 bis 1932. Kaum mehr als 14 Jahre dauerte die Weimarer Republik. Von vielen mit großen Hoffnungen begrüßt, von vielen von Anfang an bekämpft und verachtet, war sie der gescheiterte Versuch, den Obrigkeitsstaat durch eine demokratische Staats- und Gesellschaftsordnung zu überwinden. Die Belastungen waren aber zu groß, die der Demokratie von Weimar mit auf den Weg gegeben wurden, und die Bereitschaft der Deutschen für das Neue war zu gering. Die Zeitgenossen sprachen übrigens nicht von der Weimarer Republik, der Begriff bürgerte sich erst nachträglich ein. Er leitete sich davon ab, dass die demokratische Verfassung des Deutschen Reiches 1919 in Weimar beraten und verabschiedet worden war, weil in Berlin Bürgerkrieg herrschte und die Nationalversammlung deshalb dort nicht tagen konnte. Unter den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, der Geldentwertung, der Arbeitslosigkeit schwand das Vertrauen in die Demokratie mehr und mehr. Die einen sehnten sich nach der guten alten Zeit des Kaiserreichs zurück, andere hofften auf eine radikale Lösung der deutschen Schwierigkeiten. Von Anfang an sahen die Extremisten der politischen Linken, organisiert in der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD, Das Heil in der Diktatur der Arbeiterklasse, nach Moskauer Vorbild an der Seite der Sowjetunion. Ebenso fanatisch hofften die Rechtsextremen, geführt von Adolf Hitler, organisiert in der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, NSDAP, auf einen Staat, der, diktatorisch regiert, Deutschland wieder groß und mächtig machen würde. Die Konservativen wollten ihre Interessen in einem autoritären Staat, ähnlich dem Kaiserreich, verwirklicht sehen. Von den Idealen der Demokratie, Freiheit des Einzelnen, Regierung durch Vertreter der Mehrheit des Volkes, Gleichberechtigung aller Bürger, hielten auch sie nichts. Die Anhänger Hitlers brauchten Feinde, um sich selbst bestätigt zu finden. Sie wollten Minderheiten als Fremde ausgrenzen, um nur das eigene gelten zu lassen. Sie erfanden eine Rasse von Guten, die Germanen, deren Tugenden am besten durch Deutsche verkörpert schienen, die andere, minderwertige Rassen, Juden, Slawen, Neger, bekämpfen durften. Rechtsextremisten, damals wie heute, brauchen schlichte Welterklärungen, in denen es nur Schuldige und Unschuldige gibt, nur Gut und Böse, nur die eigenen und die Fremden. Vom starken Mann, der als Führer die Geschicke der Deutschen lenken sollte, unbehindert von Gesetzen, Mitspracherechten und Diskussionen um den rechten Weg, träumten im Lauf der Jahre immer mehr Deutsche. 1932 war die NSDAP stärkste Partei in Deutschland geworden. In den Reichstagswahlen im Juli 1932 hatte sie 37,8% der Wähler hinter sich gebracht. Die Kommunisten, die extremistische Partei links außen, hatte 14,3% der Stimmen errungen und die drei Parteien der Mitte, die sich zur Demokratie bekannten, Zentrum, Sozialdemokraten und Linksliberale, hatten zusammen gerade noch 40,5% der Wähler erreicht. Damit blieb der Weimarer Republik keine Chance mehr, denn keiner der drei politischen Blöcke war zur Bildung einer Regierungsmehrheit imstande. Das Scheitern der ersten deutschen Demokratie hatte viele Gründe. Die Mängel der Verfassung gehörten dazu. Die freiheitliche Grundordnung hatte auch ihren Feinden alle Rechte eingeräumt, und sie hatte andererseits das Amt des Reichspräsidenten mit zu großer Macht ausgestattet. Als Ersatzkaiser konnte er, wenn sich keine parlamentarische Mehrheit fand, entscheiden. Das war ab 1930 der Fall. Dass der greise Feldmarschall des Ersten Weltkriegs, Paul von Hindenburg, ab 1925 dieses höchste Amt innehatte, war ebenfalls ein Unglück. Denn er hatte bei allem Bemühen kein Verständnis für Demokratie und keine Sympathie für die Republik. Weltwirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit machten die Menschen verzagt und trieben sie in die Arme der Extremisten. Dazu kamen die Gefühle der Hoffnungslosigkeit und der Demütigung nach dem verlorenen Krieg. Zugrunde ging die Weimarer Republik aber letztlich daran, dass zu wenige an sie glaubten, dass zu viele ihre Hoffnungen auf die Feinde der Demokratie setzten. Staatsbankrott und Inflation. Wirtschaftliche Krisen 1919 bis 1923. Nach dem Ersten Weltkrieg war Deutschland buchstäblich in Schulden versunken. Der Krieg hatte 154 Milliarden Mark gekostet, bezahlt vom Volk. Viele hatten ihr Geld bereitwillig gegeben und geglaubt, sie könnten es mit Zinsen zurückbekommen. Aus den besiegten Völkern herausgepresst, wenn der Krieg gewonnen wäre. Doch es gab keinen Sieg. Die Deutschen hatten die Last selbst zu tragen. Neben dem Schuldenberg kam hinzu, dass die Wirtschaft komplett auf Kriegsproduktion umgestellt war und somit im Frieden zunächst nichts Brauchbares erzeugen konnte, was einen Aufschwung hätte auslösen können. Aus dem Staatshaushalt waren auch Kriegsfolgekosten zu bezahlen. Die Versorgung der Invaliden und Hinterbliebenen, die Beseitigung der Kriegsschäden, die Eingliederung der heimkehrenden Soldaten in das zivile Leben. Diesen Ausgaben standen keinerlei Einnahmen gegenüber. Die Finanzreform des Ministers Matthias Erzberger brachte seit 1919 zwar ein deutliches Plus an direkten Steuereinnahmen. Doch verlor man die wichtigen Zolleinnahmen fast komplett, da Deutschland den Großteil seines Außenhandels über das Rheinland abwickelte. Der Rhein war schließlich die wichtigste Verkehrsader Deutschlands, der Anschluss zum Ruhrgebiet, dem Zentrum der Kohle- und Stahlproduktion und einem der wichtigsten Industriezentren Europas. Und das Rheinland war die Verbindung zu Deutschlands wichtigstem Handelspartner Frankreich. Doch hier besaß man keine Zollhoheit mehr, da es von den Siegermächten besetzt war. Doch mehr noch. Die Sieger des Krieges wollten selbstverständlich einen Ausgleich für die ihnen entstandenen Schäden, sogenannte Reparationen, haben. Diese sollten keineswegs nur in barer Münze, sondern auch in Sachleistungen bezahlt werden. Damit ging weitere Wirtschaftskraft für das Inland verloren. Das riesige Loch im Staatshaushalt wurde mit Krediten der Reichsbank finanziert, die hierfür unablässig Banknoten drucken musste. Dies lief zwangsläufig auf den Zusammenbruch des gesamten Wirtschaftssystems hinaus, da es von Tag zu Tag mehr Geld gab, aber nicht mehr Waren, die man dafür kaufen konnte. Kurz, das Geld verlor immer stärker an Wert. Eine derartige Geldentwertung nennt man Inflation. Wie löste man nun dieses Problem? Gar nicht. Man machte einfach weiter wie bisher. Nicht aus Unfähigkeit, sondern mit politisch begründeter Absicht. Die Inflation entwertete das Geld und damit auch die Schulden. Man nahm aber in Kauf, dass diese Politik gleichzeitig Millionen von Menschen, vor allem den Mittelstand, ruinierte. Die Ersparnisse der Menschen schwanden dahin, bis sie gar nichts mehr wert waren. Es schien hierzu keine politische Alternative zu geben, zumal man den Staatsbankrott jederzeit den Siegermächten und ihren Reparationsforderungen in die Schuhe schieben konnte. 1923 kam schließlich der Zusammenbruch. Ab Januar stiegen die Preise täglich, ab Juli nahezu stündlich. Am Morgen ausbezahlter Lohn musste sofort ausgegeben werden. Seit Herbst nahm die Inflation ein solches Tempo an, dass vielerorts versucht wurde, ohne Bargeld auszukommen und man Güter gegen Güter tauschte. Auf dem Höhepunkt der Inflation, am 15. November 1923, war ein US-Dollar 4,2 Billionen Mark wert. Am selben Tag gründete man die Rentenbank. Eine Rentenmark gleich 1 Billion Papiermark gleich 4,2 US-Dollar. Hinter der Rentenmark standen ganz einfach Hypotheken auf landwirtschaftlichen Boden und industrielle Werte statt dem bisher üblichen Goldwert. Dieser konnte schwanken, während Werte, hinter denen Industrie und Landwirtschaft standen, den Menschen Vertrauen einflößten, obwohl sie faktisch gar nicht realisierbar waren. Das heißt, niemand hätte diese Werte gegen wirkliches Geld eintauschen können. Das neue Geld wurde angenommen, die Notenpresse per Gesetz stillgelegt. Zwei einfache Mittel hatten die Inflation besiegt. Bemerkenswertes: Das Wunder der Rentenmark. Die Inflation hatte den Schuldenberg im Inland verschwinden lassen. Die 154 Milliarden Mark, die der Staat den Zeichnern der Kriegsanleihen und den Banken 1918 schuldete, waren im November 1923 noch ganze 15,4 Pfennige wert. Ruhrkampf und Roter Oktober, das Krisenjahr 1923. Das Ruhrgebiet war von französischen Truppen besetzt, die Inflation ließ die Leute verarmen, die Gegner der Republik gewannen zusehends an Boden. Die Erfüllungspolitik war an ihre Grenzen gestoßen, der Staat war bankrott, alle Probleme schob man der Demokratie in die Schuhe. Überall in Deutschland trachteten politische Abenteurer danach, Gebiete vom Reich zu lösen. Im Rheinland strebten namhafte Politiker offen nach Selbstständigkeit und einer Allianz mit Frankreich. Die Wirtschaftskrise bedrohte die Menschen, die politische Krise den Fortbestand Deutschlands. In Bayern war die Ansicht weit verbreitet, Berlin stehe kurz vor der Machtübernahme der Roten, wie man die Kommunisten nannte. Offenbar hatte man vergessen, dass nur wenige Jahre vorher von Berlin aus herbeigerufene Truppen die kommunistische Räterepublik in München beendet hatten. Die bayerische Landesregierung beging offenen Hochverrat und brach die Weimarer Verfassung, indem sie den erzkonservativen Gustav Ritter von Kahr zum Generalstaatskommissar ernannte. Was dieses Amt staatsrechtlich gesehen sein sollte, wusste niemand. Jedenfalls regierte K. als eine Art Diktator und Ersatzmonarch neben oder auch über der gewählten bayerischen Regierung, die dennoch im Amt blieb. In Thüringen und Sachsen hingegen hatten die SPD-Regierungen aus Furcht vor bayerischen Zuständen kommunistische Minister in ihre Regierungen aufgenommen und gingen so ebenfalls auf Konfrontationskurs zum Reich, da die Kommunisten offen die Verfassung bekämpften. Was tat nun die Reichsregierung? Kanzler Gustav Stresemann wusste, dass die Putschgefahr von Bayern aus deutlich höher war als aus Sachsen oder Thüringen. Um also der bayerischen Kommunistenangst den Wind aus den Segeln zu nehmen, ließ er am 30. Oktober 1923 die Reichsexekution über Sachsen verhängen und wenige Tage später auch über Thüringen. Die Landtage beider Länder wählten daraufhin neue Ministerpräsidenten, die reine SPD-Regierungen bildeten. Der von den Kommunisten lang erwartete Rote Oktober blieb also, wie schon 1918, aus. In Bayern war man ratlos. Die angeblich schwache Reichsregierung im angeblich kommunistenfreundlichen Berlin war energisch gegen Sachsen und Thüringen vorgegangen, nicht aber gegen Bayern. K. blieb nun nichts anderes übrig, als sich, wenigstens formal, hinter Stresemanns Vorgehen zu stellen, um seine Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren und zu verhindern, dass gegen Bayern ebenso die Reichsexekution verhängt würde. Somit hatte er dafür zu sorgen, dass bayerische Putschisten nicht zum Zuge kamen. Die Strategie Stresemanns hatte Erfolg, wie sich wenige Tage später zeigen sollte, als K. und die bayerische Regierung halfen, den dilettantischen Hitlerputsch niederzuschlagen. Doch wie war es überhaupt zu einer so angeheizten politischen Situation gekommen, in der die Existenz des gesamten Deutschen Reiches auf dem Spiel stand? Ein Grund war der sogenannte Ruhrkampf. Deutschland war mit seinen Reparationsverpflichtungen in Rückstand geraten. Daraufhin besetzten Anfang 1923 französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet, darunter auch farbige Soldaten aus den Kolonien, was die Deutschen als besonders erniedrigend empfanden. Reichskanzler Wilhelm Kuno verkündete sofort den passiven Widerstand. Im Ruhrgebiet standen fortan alle Räder still. Die Arbeiter hatten 8 Monate lang frei. Das Reich pumpte riesige Geldmengen ins Ruhrgebiet, um die Bevölkerung ernähren zu können. Die wirtschaftlichen Folgen waren katastrophal. Zwar stoppte man die Ausbeutung durch die Franzosen, doch trieb man die Inflation und damit die Verarmung der Deutschen noch weiter voran. Kanzler Stresemann brach den Ruhrkampf im September 1923 ab. Nach der Annahme des Dawes-Plans 1924 folgte die etappenweise Räumung des Ruhrgebiets durch Frankreich. Bis August 1925 war auch dies vollzogen. Bemerkenswertes. Schlageter, ein Held wird erfunden. Am 26. Mai 1923 wurde Albert Leo Schlageter wegen Sabotage von französischen Soldaten erschossen. Schlageter hatte Eisenbahnschienen, über die Kohle nach Frankreich transportiert wurde, in die Luft gesprengt. Die außerhalb Bayerns noch wenig bekannte NSDAP, die Partei Hitlers, nutzte den aufwallenden Nationalismus zu ihren Gunsten und präsentierte Schlageter als NSDAP-Kämpfer. Dies stimmte zwar nicht, doch danach fragte niemand. Der Held wurde zum Symbol für den Ruhrkampf. In der NS-Zeit wurde er in zahllosen Ritualen und einem vielgespielten, wenn auch anspruchslosen Theaterstück als Märtyrer gefeiert. Der Aufstieg der NSDAP bis zum Verbot im November 1923. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, ging am 24. Februar 1920 aus der ein Jahr zuvor in München gegründeten Deutschen Arbeiterpartei, DAP, hervor. Die DAP war eine von vielen kleinen antisemitischen Gruppierungen Bayerns, die in einer Zeit extremer politischer Instabilität entstanden. Erst mit dem Ende 1919 erfolgten Beitritt Adolf Hitlers konnte sich die DAP aus dem Haufen unbedeutender rechtsorientierter Gruppierungen lösen. Hitlers Auftritte bei Massenveranstaltungen, bei denen er als begabter Redner in Erscheinung trat, verhalfen der Partei zu wachsender Beliebtheit auch außerhalb Münchens. Seinen ersten großen Auftritt hatte Hitler am 24. Februar 1920, dem Tag der Umbenennung der DAP in NSDAP, vor 2000 Menschen im Festsaal des Münchner Hofbräuhauses. Dort verkündete Hitler das 25-Punkte-Programm, an dessen Ausarbeitung er grundlegend beteiligt war. Das 25-Punkte-Programm, das Parteiprogramm der NSDAP, verfolgte neben der Aufhebung des Versailler Vertrages und der Forderung eines Großdeutschlands durch die Einverleibung Österreichs den Ausschluss aller Juden aus Deutschland. Hitler trat zunächst als Propagandachef in Erscheinung und warb viele Mitglieder, überwiegend arme und der Republik feindlich gesinnte Menschen. Bereits ein Jahr später riss er die Parteiführung der antisemitisch, antidemokratisch und antirepublikanisch gesinnten Gruppierung an sich. Zulauf fand die NSDAP vorerst nur im Süden der Republik, vor allem in Bayern. Dort wurde sie schnell zur stärksten rechtsextremen Kraft, die bedeutende Verbindungen zu rechten Kreisen aus Politik und Wirtschaft knüpfen konnte. Andernorts war sie entweder unbekannt oder gar verboten. An Wahlen nahm die Partei nicht teil. Sie konzentrierte sich darauf, Anhänger zu gewinnen. So stieg die Zahl der Parteimitglieder bis zum ersten Reichsparteitag Ende Januar 1923 auf rund 20.000 in Bayern an. Die groß inszenierten Veranstaltungen, Aufmärsche und Kundgebungen, bei denen Hitler als Redner in Erscheinung trat, wirkten wie ein Magnet auf die anwesenden Menschen und füllten die Kasse der Partei. Neugierig und emotional berührt verfolgte das Publikum seine leidenschaftlichen Hetzreden gegen Juden, Republikaner und Demokraten. Andersdenkende, vor allem linksorientierte Gegner wurden brutal durch den Saalschutz entfernt. So machte sich der Saalschutz, der im November 1921 offiziell als Sturmabteilung SA in Erscheinung trat, schnell als Schlägertruppe der Partei einen Namen. Faszinierend und anziehend wirkten zudem Symbole wie das Hakenkreuz als Parteiabzeichen und die vielerorts zu findenden reißerischen Plakate. Zusätzlich versuchte die Partei durch den Vertrieb der zunächst zweimal wöchentlich erscheinenden Zeitung Völkischer Beobachter weitere Mitglieder und Anhänger in Süddeutschland anzusprechen und anzuwerben. Die Zeitung, deren Auflage sich zwischen 1921 und 1923 von 8.000 auf ca. 25.000 Exemplare vervielfachte, erschien ab Februar 1923 täglich und wurde zum wichtigen Medium und Propagandawerkzeug der Partei. Nach dem Scheitern eines Putschversuches durch Hitler und seine Gefolgsleute am 9. November 1923 in München wurde die Partei deutschlandweit verboten, das Parteivermögen eingezogen, der Völkische Beobachter am Erscheinen gehindert und Hitler verhaftet. Während seiner Haftzeit zerfiel die Partei. Die Zielsetzungen der NSDAP waren vorerst gescheitert und ihr charismatischer Führer außer Gefecht gesetzt. Bemerkenswertes: Das Hakenkreuz. Keine Erfindung der Nationalsozialisten. Bereits im Jahr 1920 machte die NSDAP das Hakenkreuz zum Parteisymbol. Das Hakenkreuz, auch Sonnenrad genannt, ist eines der ältesten religiösen Symbole der Menschheit und gilt in anderen Kulturen, vor allem in Süd- und Ostasien, seit jeher als Glücks- oder Heilsbringer. In Deutschland steht die Verwendung und Verbreitung des Hakenkreuzes aufgrund seiner nationalsozialistischen Bedeutung heute unter Strafe. Der Putschversuch Hitlers. Die Ausrufung der Republik im November 1918 und die kurze Phase der Münchner Rätediktatur im April-Mai 1919 versetzten den konservativen Freistaat Bayern in einen Schockzustand. Bewaffnete Bürgerwehren sollten Ruhe und Ordnung schaffen und das erneute Aufflammen linksrevolutionärer Bewegungen verhindern. Vaterländische und nationalistische Tendenzen dominierten den politischen Alltag. München galt als Sammelbecken der Rechten. Der Freistaat entfernte sich zunehmend von den demokratischen Idealen der Weimarer Republik. Das konservativ-wilhelminisch geprägte Bürgertum forderte die Wiederherstellung der Monarchie. Als sich im Oktober 1923 der Konflikt zwischen der Reichsregierung und der Regierung Bayerns zuspitzte, Roter Oktober, drohte die Weimarer Republik einmal mehr im Chaos zu versinken. Bayern war dabei einer von vielen Brandherden. Die innenpolitische Krise sahen der NSDAP-Chef Adolf Hitler und der Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff als Chance, die Macht an sich zu reißen. Durch einen Staatsstreich wollten sie die Berliner Reichsregierung zu Fall bringen und eine nationale Diktatur errichten. Wenige Stunden vor dem Putsch weihte Hitler nur wenige Parteigenossen in die Pläne ein. Dem Stoßtrupp und der Sturmabteilung SA unter der Führung Hermann Görings und Männern des seit September 1923 neu formierten Deutschen Kampfbundes wurden lediglich Treffpunkte mitgeteilt. Noch ahnten die 2500 Mann starken Truppen nicht, dass die Machtergreifung bevorstand. Am Abend des 8. November 1923 stürmten Hitler und seine bewaffneten Truppen eine von Gustav Ritter von Kahr einberufene Versammlung ranghoher Politiker und Funktionäre im Münchner Bürgerbräukeller. Vor 3000 Anwesenden rief Hitler die nationale Revolution aus und erklärte die bayerische Regierung sowie die Reichsregierung für abgesetzt. Zunächst weigerten sich Kahr, Otto von Lossow und Hans Ritter von Seisser, die als Geiseln genommen wurden, den Anweisungen der Putschisten Folge zu leisten. Erst mit dem Eintreffen Ludendorffs schlossen sie sich dem Putsch scheinbar an und waren zur Zusammenarbeit bereit. Kurz darauf widerriefen sie ihr Zugeständnis. Hitler erkannte die missliche Lage und versuchte, das Scheitern des Putsches abzuwenden. Am Mittag des 9. November marschierten er und seine mehrere tausend Mann starken Truppen durch die Münchner Innenstadt zur Feldherrnhalle. Der Demonstrationszug wurde von der bayerischen Landespolizei gestoppt. Schüsse fielen. 4 Polizisten, ein Passant und 16 Putschisten starben. Der Putsch war gescheitert. Noch am selben Tag wurde Ludendorff festgenommen, Hitler nur wenige Tage später. Die NSDAP, der Völkische Beobachter und die SA wurden landesweit verboten. Im Frühjahr 1924 wurden Hitler und Ludendorff wegen Hochverrats angeklagt. Hitler wurde zu 5 Jahren Festungshaft in Landsberg verurteilt und Ludendorff gar freigesprochen. Bereits Ende 1924 erfolgte die vorzeitige Entlassung Hitlers. Während seiner Haftzeit schrieb er die politischen Grundsätze der Nationalsozialisten in dem Buch »Mein Kampf« nieder. Bemerkenswertes: Ein Prozess als Propaganda. Den Prozess in einem Münchner Sondergericht vor einem Richter, der wegen seiner nationalistischen Einstellung beim Prozess gegen den Eisner-Mörder bereits traurige Berühmtheit erlangt hatte, nutzte der Angeklagte Hitler geschickt als Propagandaplattform. In langen Reden wies er auf die eigentlichen Hochverräter hin, die Reichsregierung, die durch die Einwilligung zum Waffenstillstand und den Versailler Vertrag das Elend des deutschen Volkes heraufbeschworen habe. Hitler bediente sich dabei der weit verbreiteten und in nationalistischen Kreisen gern zitierten Dolchstoßlegende. Eine Ausweisung des Österreichers Hitler aus Deutschland, wie es das Gesetz bei verurteilten Ausländern zwingend vorschrieb, lehnte das Gericht mit der Begründung, dass der Angeklagte so deutsch denkt und fühlt, ab. Die Qual der Wahl. Politischer Alltag in der Weimarer Republik. Am 13. Februar 1919 trat die erste Regierung der Weimarer Republik ins Amt. Sie hielt sich nur 130 Tage. Bis zum Machtantritt Adolf Hitlers am 30. Januar 1933, also in knapp 14 Jahren, regierten 20 verschiedene Kabinette das Land. 12 verschiedene Reichskanzler gab es in dieser Zeit. Am längsten amtierte Heinrich Brüning, Zentrum, der von März 1930 bis Juni 1932 immerhin 789 Tage Kanzler blieb. Doch eigentlich war eine Amtszeit auf 4 Jahre angelegt. Dass so kaum sinnvolle politische Arbeit möglich war, versteht sich von selbst. Für die Menschen bedeuteten die raschen Regierungswechsel zunächst einmal, dass praktisch pausenlos gewählt wurde. Nach den Wahlen zur Nationalversammlung 1919 folgten in 13 Jahren 8 Reichstagswahlen, und zwei Reichspräsidentenwahlen mit je zwei Wahlgängen. Dazu kamen Landtags- und Kommunalwahlen und Abstimmungen über Volksbegehren. Die andauernden politischen Krisen veranlassten ein Kabinett nach dem nächsten zurückzutreten. Ständige Politikwechsel waren die Folge. An politischer Stabilität oder gar an die Stärkung des Vertrauens in die Demokratie war dabei nicht entfernt zu denken. Nie konnte über längere Zeit eine einheitliche Politik verfolgt werden, die auf Dauer auch Erfolg mit sich gebracht und den Menschen Sicherheit gegeben hätte. Die Republik und die demokratische Staatsform genossen von Anfang an kein großes Vertrauen, wenn auch viele aus Vernunftgründen dahinter standen. Bei der Wahl konkurrierten unzählige Parteien und Interessenverbände unter Einsatz aggressiver Wahlwerbung miteinander. Jede Partei verkündete unablässig, sie allein hätte den Ausweg aus dem Chaos. Doch der normale Deutsche konnte sie oft kaum auseinanderhalten und hatte zunehmend genug von den Wahlparolen. Es gab allein 9 größere Parteien, die dauerhaft im Reichstag vertreten waren. Im heutigen Bundestag sind es 5. Hinzu kam, dass die Weimarer Verfassung, anders als das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, keine Sperrklauseln kannte. Es zog daher ausnahmslos jede Partei in den Reichstag ein, der rechnerisch ein Sitz zustand. Um heute in den Bundestag einzuziehen, muss eine Partei mindestens 5% der Stimmen erreichen. Das sich daraus ergebende Durcheinander von politischen Richtungen und Einzelinteressen kann man sich leicht vorstellen. Vernünftige, arbeitsfähige Koalitionen waren unter solchen Bedingungen kaum zu bilden, zumal die Parteien der Weimarer Republik oft weit davon entfernt waren, verfassungstreu zu sein. Im Großen und Ganzen waren es nur 4 Parteien, die sogenannte Weimarer Koalition, welche die Verfassung stützten und der Demokratie politisch verbunden waren. Die Sozialdemokratische Partei, SPD, die linksliberale Deutsche Demokratische Partei, DDP, 1930 in Staatspartei umbenannt, das Katholische Zentrum und die rechtsliberale Deutsche Volkspartei, DVP, wobei DVP und Zentrum auch zahlreiche Mitglieder hatten, die der Demokratie skeptisch bis ablehnend gegenüberstanden, sie aber zunächst aus Vernunft akzeptierten. Diese 4 Parteien waren die Tragpfeiler der Weimarer Republik und an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt. Die meisten Wähler hingegen vertrauten der Republik nicht, auch nicht während der relativ stabilen Phase zwischen 1924 und 1929. Konnten die staatstragenden Parteien 1919 noch mehr als 76% der Stimmen gewinnen, waren es im November 1932 nur noch 41,6%. Im Laufe der Jahre hatten also die verfassungsfeindlichen Parteien eine überwältigende Mehrheit erobert, mit der sie praktisch jede Entscheidung der Republiktreuen verhindern konnten. Bemerkenswertes. Nur 2 kamen wieder. Einzig dem SPD-Politiker Hermann Müller und dem Zentrumspolitiker Wilhelm Marx gelang es, nach einer Unterbrechung noch einmal Kanzler zu werden. Müller amtierte von März bis Juni 1920 und noch einmal von Juni 1928 bis März 1930. Marx war von November 1923 bis Januar 1925 und dann von Mai 1926 bis Juni 1928 Reichskanzler. Bezeichnenderweise kamen beide ein zweites Mal ins Kanzleramt, weil sich einfach kein anderer Kandidat finden ließ, auf den sich die wackeligen Koalitionen einigen konnten. Die goldenen 20er. Wirtschaftliche Stabilität, kulturelle Blüte und technischer Fortschritt. Nee, det Geräusch in ihm fort, det Klingeln, Rasseln, det Geläute, det Radio hier, der Fernruf dort, ich finde keinen stillen Ort, und denn der Spott, der reine Mord, wat ist det bloß für'n Tempo heute? Fragte der Berliner Kabarettist und Liederdichter Otto Reuter in seinem berühmten Couplet, ich kann det Tempo nicht vertrauen. Die goldenen 20er Jahre wurden als schnelllebig empfunden und in der Tat, sie dauerten nur 5 kurze Jahre. Zwischen 1924 und 1929 erlebte Deutschland eine relative wirtschaftliche Stabilität und eine Blüte verschiedenster kultureller Strömungen. Außerdem fanden technische Neuerungen den Weg in breite Bevölkerungsschichten. Zusammen mit den hektischen Wechseln in der Politik kam so viel Neues, Ungewohntes und doch auch Angenehmes auf die Menschen zu, dass es für viele unmöglich wurde, alles zu verarbeiten. Daher das Gefühl der Schnelllebigkeit. Natürlich, die Demokratie als Staatsform wurde nicht plötzlich allgemein akzeptiert und die Zeiten waren nicht plötzlich rosig. Doch der wirtschaftliche Aufschwung erreichte immerhin so viele Menschen, dass sie die Probleme beiseite schieben konnten und wieder Lust und Geld hatten, sich zu amüsieren. Berlin wurde zum Mittelpunkt des kulturellen Lebens in Deutschland und stieg auch europaweit zur Kulturmetropole auf. 1925 gab es hier über 50 Theater, Varietés, Opern und Revuepaläste. Max Reinhardt, der künstlerisch und kommerziell erfolgreichste Theaterregisseur, lockte Gäste aus aller Welt in seine Häuser und Inszenierungen. Hinzu kam eine ständig wachsende Zahl von Kinos. Der expressionistische deutsche Film und Regisseure wie Fritz Lang beeinflussten die Filmemacher weltweit. Und noch eine Sensation. Seit 1921 strömten die Massen zu den Autorennen auf der Avus mitten in der Stadt. Zahlreiche Romane dieser Jahre, zum Beispiel Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin oder Goodbye to Berlin von Christopher Isherwood, vermitteln die Atmosphäre der goldenen Zwanziger in Berlin. Woher kam das Geld in den Taschen der Leute? Vor allem Kredite und Investitionen aus den USA brachten die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung. Die kurzfristigen Kredite deckten die öffentlichen Ausgaben, die langfristigen Kredite investierte man in den wirtschaftlichen Wiederaufbau und die Begleichung der Kriegsschulden und Reparationsforderungen. Die Arbeitslosigkeit verschwand fast völlig. Solange dieser Wirtschaftskreislauf funktionierte, funktionierte auch die Republik relativ gut. Die technische Entwicklung machte einen ähnlichen Sprung wie die kulturelle. Das Auto, der Staubsauger, die S-Bahn und die Elektrifizierung der Städte waren zwar beileibe keine Erfindungen der 20er Jahre, doch erst in dieser Zeit wurden sie weiten Kreisen der Bevölkerung zugänglich. Der Rundfunk veränderte die Welt grundlegend. Die erste Radiosendung überhaupt gab es 1923 in Berlin. Schon 10 Jahre später war das Radio das führende Massenmedium in den Haushalten. Außenpolitisch träumte man von einem einigen Europa. Der Locarno-Vertrag brachte Deutschland 1925 in die internationale Staatengemeinschaft zurück. 1926 fand es Aufnahme im Völkerbund. Die Außenminister Deutschlands und Frankreichs, Gustav Stresemann und Aristide Briand, sprachen über eine Wirtschaftsunion, gemeinsame europäische Briefmarken und sogar über eine gemeinsame europäische Währung. 1926 bekamen beide für ihre Bemühungen den Friedensnobelpreis. Doch es zeigte sich bald, wie trügerisch die Stabilität der goldenen Zwanziger war. Mochten sich Briand und Stresemann noch so gut verstehen, die Gegensätze in der Politik ihrer Länder konnten auch sie nicht versöhnen. Die Gespräche scheiterten nicht nur am Nationalismus der Bevölkerungsmehrheit in beiden Ländern, sondern auch an ganz realen Hürden wie dem Versailler Vertrag. Kurze Zeit später versank der europäische Traum endgültig. Die Weltwirtschaftskrise brach herein. Das Ende der goldenen Zwanziger war gekommen. Bemerkenswertes. Bis 24 schlägt sie dann. In die Zeit der goldenen Zwanziger fällt auch die Umstellung der Uhren vom 12 auf den 24-Stunden-Rhythmus. Das verwirrte vor allem ältere Menschen. Der 5-O'Clock-Tea wurde nun um 17 Uhr serviert statt um 5, die Geschäfte schlossen um 18 Uhr statt um 6 und um 22 Uhr, nicht mehr um 10, war Redaktionsschluss in den großen Zeitungsverlagen. Kunst in der Weimarer Republik. Die neue Sachlichkeit. Ab 1920 war in der Welt der Künstler die neue Sachlichkeit, eine Antwort auf den stürmischen und gefühlsbetonten Expressionismus, der seit seinen revolutionären Anfängen schon zur anerkannten Akademiekunst geworden war. Die neue Sachlichkeit war eine direkte Folge des Realismus der wilhelminischen Zeit. Ihre künstlerischen Ansätze sind in den bildenden Künsten, in der Literatur, im Film und ansatzweise auch in der Architektur, zum Beispiel des Bauhauses, zu sehen. Die Malerei der neuen Sachlichkeit versuchte bewusst, die Entwicklungen der Gesellschaft und des Lebens festzuhalten. Die Darstellung des Menschen wurde sehr realistisch. Dabei wollten die Künstler vor allem allgemeinverständlich und auch allgemeingültig sein. Sie schilderten in ihren Bildern sehr detailgetreu das tägliche Leben, Arbeiten und Vergnügen, wobei das Alltägliche und Banale dieser Situationen besonders interessant für sie war. Die Darstellung des Menschen stand im Mittelpunkt. Angestrebt wurde aber eine sachliche, gefühllose Darstellung, was die Porträts kalt wirken lässt. Diese Sachlichkeit sollte Objektivität schaffen. Auch in der Malweise versuchten die Künstler, eine fast fotografische Wirklichkeit herzustellen. Gleichzeitig wurden Perspektive und Räumlichkeit sehr frei behandelt. Oft wurde die natürliche Räumlichkeit in den Gemälden gebrochen. Die Künstler, wie zum Beispiel Christian Schad, versuchten so, die Grenze zwischen Bildwelt und Realität aufzuheben, denn der Porträtierte scheint dem Betrachter entgegenzukommen. Dadurch sollte sich der Betrachter dem Bild nicht mehr entziehen können. Im politisch linksorientierten Lager der neuen Sachlichkeit, dem Verismus, hielten Künstler wie Otto Dix und George Gross der Weimarer Gesellschaft mit oft sarkastischem Unterton einen Spiegel vor, der, ohne politische Lösungen anzuzeigen, den Betrachter herausfordern sollte. In ihrer scheinbaren Neutralität und Zeitlosigkeit stellte die Malerei der neuen Sachlichkeit die Basis dar, aus der sich später sowohl die Bewegung des sozialistischen als auch die des nationalsozialistischen Realismus entwickelte. In der Literatur der neuen Sachlichkeit wurden ähnliche Grundgedanken formuliert wie in der bildenden Kunst. Die Großstadt und der Mensch, der in ihr lebte, waren ihre wichtigsten Themen. Gerade Berlin zog Menschen, vor allem auch Künstler und Schriftsteller aus ganz Deutschland an. Erich Kästner schrieb hier Emil und die Detektive, Elias Canetti, Die Fackel im Ohr. Unter den Werken, die das Erleben der sich im politischen und kulturellen Umbruch befindlichen Stadt einzufangen versuchten, ist als eines der wichtigsten Alfred Döblins Berlin-Alexanderplatz zu nennen. In diesem Roman, der 1929 erschien, verband er die verschiedenen schriftstellerischen Ausdrucksmöglichkeiten wie Briefe, Tagebucheinträge, Dichtung und journalistische Texte miteinander und löste so die erzählende Einheit des Romans auf. Er zeichnete ein Bild der Großstadt, das von Brüchen, von Bewegung und dem Nebeneinander verschiedenster Handlungen geprägt war. Bemerkenswertes: Filmsinfonie. Die Thematik der neuen Sachlichkeit wurde auch im Film aufgegriffen. Den deutlichsten Ausdruck fand sie in Berlin, die Sinfonie einer Großstadt, 1927. In diesem dokumentarisch arbeitenden Film wurden Bilder der Stadt scheinbar wahllos aneinandergereiht. Sie folgten dabei dem Konzept einer musikalischen Komposition. Ohne Schauspieler, Dialoge und Handlung sollte die Stadt für sich selbst sprechen, indem Szenen gezeigt wurden, in denen die Menschen sich unbeobachtet fühlten. Der Schnitt im Film war das einzige gestalterische Element, welches der Regisseur Walter Ruttmann anwandte. Damit folgte er den Malern und vor allem auch dem montierenden Ansatz von Alfred Döblin. Bühne und Film. Zwischen 1916 und 1920 etablierte sich Berlin immer stärker nicht nur als politische, sondern auch als kulturelle Hauptstadt. So gehörte es von 1910 bis 1930 neben Paris, New York und London zu den Metropolen der Avantgarde, den neuesten Strömungen abendländischer Kunst und Kultur. Neben Schriftstellern und Malern wurde das kulturelle Leben vor allem durch Theater, Kino und Nachtclubs belebt. Das Bild der goldenen Zwanziger ist vor allem im bunten und überladenen Nachtleben Berlins begründet. Besonders erfolgreich waren nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel Nachtrevuen, nach dem Vorbild der Pariser Folie Bergère. Begleitet wurden die nur spärlich bekleideten Tänzerinnen von Jazzmusik, die für die deutschen Zuschauer noch neu und ungewohnt klang. Diese Zeit war auch durch große Internationalität der Künstlerszene geprägt. Russische Künstler trugen ab 1920 die Avantgarde nach Deutschland, Duke Ellington trat 1924 mit den Chocolate Kiddies in Berlin auf, Josephine Baker tanzte nach großen Erfolgen in Paris 1926 die Revue Nègre, nur mit einem Röckchen aus Bananen bekleidet, am Kurfürstendamm und schockierte und faszinierte damit das Publikum. Während die Künstler der neuen Sachlichkeit die Mittel der Malerei nutzten, um den Betrachter mit der ungeschönten Härte der Realität zu konfrontieren, inszenierte Bertolt Brecht mit der Dreigroschenoper ein Theaterstück, welches größtenteils auf Kulissen und Requisiten verzichtete. Er wollte mit seinem epischen Theater keine Illusion schaffen, die den Betrachter aus der Realität herausriss, sondern das Publikum vielmehr in satirischem Ton mit einer problematischen Realität konfrontieren und dadurch zum Nachdenken bringen. Das Stück wurde 1928 im Theater am Schiffbauer Damm, dem heutigen Berliner Ensemble, uraufgeführt. In der Dreigroschenoper verwendete Brecht eine englische Vorlage, die Beggar's Opera von John Gay. Eine Gruppe von Bettlern und Gaunern sollte der eigenen Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Kurt Weill schrieb die Musik dazu. Dabei verwendete er Elemente der Jazzmusik, des Tangos und anderer moderner Tanzmusiken. Gerade die Musik macht die Dreigroschenoper über ihre Gesellschaftskritik hinaus zu einem bis heute erfolgreichen Stück. Zeilen wie »Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht und der Mäcki hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht« prägten sich ein. In der Weimarer Republik war ihr Erfolg herausragend. Ein Jahr nach der Erstaufführung spielte man die Dreigroschenoper auf 200 Bühnen in Deutschland. 1931 kam eine Verfilmung in die Lichtfilmtheater. Damit breitete sich der Erfolg des Stücks auch im zweiten, immer wichtigeren Medium der Weimarer Republik aus, dem Kino. Die UFA-Studios, die 1917 in Potsdam gegründet worden waren, wurden nach Hollywood zur zweiten großen Filmproduktionsstätte der Welt. Vor allem nach der Einführung des Tonfilms machte das Kino dem Theater den ersten Platz in der Unterhaltungskultur streitig. Jeden Tag gingen fast 2 Millionen Menschen in die 5000 Kinos, die bis 1930 eröffnet wurden. Neben dem Hauptfilm wurden kurze Vorfilme und die Wochenschau gezeigt, die erste filmische Nachrichtensendung. Obwohl gerade in dieser Zeit künstlerisch wegbereitende Filme wie Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens, entstanden, ging das Interesse des Publikums eindeutig in die Unterhaltungskunst. So hatte die Verwechslungskomödie Victor und Victoria 1933, die sich am amerikanischen Vorbild des Musicals orientierte, sehr viel mehr Publikumserfolg. Bemerkenswertes: Kino als Ablenkung. Das Lichtspieltheater bot eine Möglichkeit, den oft beengten und unbeheizten Wohnungen zu entkommen. Die Eintrittskarten waren erschwinglich. Ein Radioempfänger kostete dagegen 300 Mark und war für viele unerreichbar. Die Macht der Medien: Presse, Rundfunk und Plakat in der Weimarer Republik. Heute wird uns alles sehr bequem serviert. Zeitungen werden im schnellsten Tempo offeriert. Schließlich kommen sie jede Stunde, pro Minute, pro Sekunde und du liest schon heute, was morgen erst passiert. Der Sänger Otto Reuter brachte es auf den Punkt. In der Weimarer Republik gewannen zuerst Zeitungen, dann auch neue Medien wie der Rundfunk eine bisher ungekannte Bedeutung. Die Weimarer Verfassung kannte keine staatliche Kontrolle der Medien, Zensur. Auch hierin wollten sich die Verfassungsväter deutlich vom alten Kaiserreich absetzen. Das heißt, dass praktisch jeder, der die Mittel dazu hatte, eine Zeitung auf den Markt bringen konnte. Bald erkannten auch politische Parteien die Bedeutung der Presse. Die SPD hatte mit dem Vorwärts schon länger eine eigene Zeitung, die nun hohe Auflagen erreichte. Verlage schossen wie Pilze aus dem Boden. Und neben die etablierten, parteiunabhängigen Tageszeitungen, zum Beispiel Vossische Zeitung, Frankfurter Zeitung, traten unter anderem die Rote Fahne, in der die KPD die Republik von links angriff, und der Völkische Beobachter, den die rechtsradikale NSDAP 1920 gekauft hatte. Die Zeitungen spielten bei der politischen Meinungsbildung eine wesentliche Rolle. Die Hetzkampagnen der täglichen Rundschau und das Flugblatt Fort mit Erzberger von Karl Helferich 1921 führten zur Ermordung des Finanzministers Matthias Erzberger. Die Berichterstattung über die Krisen des Staates, aber auch über Stars wie den Boxer Max Schmeling, prägten das Weltbild der Menschen. Dabei muss bedacht werden, dass den Deutschen, inklusive der Journalisten, eine unabhängige Presse und eine ungeschminkte Berichterstattung durch die strenge Zensur im Kaiserreich unbekannt waren und sie folglich nicht verantwortungsbewusst damit umgehen konnten. Die Journalisten schrieben, was sie dachten. Jubel, Anklage, Verleumdung, Halbwahrheit und offene Lüge standen nebeneinander und die Masse der Leser war bereit, ihrer jeweiligen Zeitung zu glauben. Dem antirepublikanischen Wirtschaftsführer Alfred Hugenberg gelang es, ein marktbeherrschendes Medienimperium aufzubauen. Ihm gehörte der Scherl Verlag, der rechtsvölkische, gegen die Republik gerichtete und fremdenfeindliche Meinungen in Zeitungen, Büchern und Broschüren unter das Volk brachte. Daneben gehörte ihm mehrheitlich auch die UFA, Universum Film AG, mit der er den Kinomarkt beherrschte. Die UFA produzierte neben Spielfilmen auch die Wochenschauen, die innerhalb kürzester Zeit, in den Jahren ab etwa 1920, ein wichtiges Informationsmedium geworden waren. Ebenfalls zum Hugenberg-Konzern gehörte die Telegraphenunion, die größte deutsche Nachrichtenagentur. Hugenberg besaß damit beinahe ein Informationsmonopol. Zur politischen Stimmung und Meinungsbildung trugen maßgeblich Plakate bei. Die wissenschaftliche Psychologie hatte herausgefunden, dass Bilder, bestimmte Farben und Muster, aber auch Schlüsselwörter im Menschen Reize auslösen. Die Werbeindustrie war geboren. Grafiker und Werbefirmen wurden nicht nur von Autoherstellern und Kaufhäusern, sondern auch von politischen Parteien beauftragt, ihre Botschaft möglichst wirksam an die Öffentlichkeit zu bringen. Die Folge davon war eine förmliche Überflutung des öffentlichen Raums mit Reklame und Propagandaplakaten, besonders vor Wahlen. Der Rundfunk sendete ab 1923 regelmäßig. Das neue, gleichwohl noch sehr teure Radio gewann ab 1929 an Bedeutung, wobei die Nationalsozialisten den Rundfunk 1933 zum staatlich kontrollierten Instrument ihrer Propaganda umfunktionierten. Billige Volksempfänger, von den Deutschen heimlich Goebbels-Schnauze genannt, ließen die Zahl der Rundfunkhörer bis 1935 auf über 10 Millionen ansteigen. Als Propagandainstrument spielte der Rundfunk in der NS-Zeit eine wichtige Rolle. Bemerkenswertes: Millionen stehen hinter mir. Der vielleicht berühmteste Plakatkünstler der Weimarer Republik war John Heartfield. Er stand der KPD nahe und montierte vor allem Fotos, die er mit Zitaten versah, um ihren Zusammenhang klarzumachen. Sein vielleicht bekanntestes Plakat zeigt Hitler mit über der Schulter ausgestreckter Hand, in die ein Industrieller Geldscheine steckt. »Millionen stehen hinter mir«, zitiert er Hitler darauf. Kunst und Technik, die neue Einheit. Das Bauhaus. Der Titel der Werkschau des Bauhauses von 1922, »Kunst und Technik, die neue Einheit«, formulierte den Ansatz, den die von Walter Gropius 1919 gegründete Kunstschule vertrat. Er überwand die traditionelle Trennung von Kunst, Handwerk und Technik, um zu neuen Formen zu finden, die sich vor allem an der Funktion der Produkte orientierten. Das heißt, die Dinge sollten schön, aber vor allem nützlich sein. Stühle, Tische, Lampen, Teppiche und vieles mehr, was in den Werkstätten des Bauhauses entworfen und verwirklicht wurde, waren Prototypen für die industrielle Produktion. Der zu diesem Zeitpunkt noch verbreitete Gründerzeitstil mit seinen schweren und großen Holzmöbeln wurde ersetzt durch die Geometrie und Einfachheit der Bauhausentwürfe. Auch in der Architektur und der bildenden Kunst war die Besinnung auf einfachste Formen bestimmend. In diesen Ansätzen nahmen die Künstler des Bauhauses Impulse des niederländischen The Stijl und des russischen Konstruktivismus auf. Die Grundidee war die neue Gestaltung des Lebens nach den Bedürfnissen der Gemeinschaft. Der wichtigste Bestandteil des Programms, das Gropius 1919 formulierte, war die Architektur, die den Raum für das neue Zusammenleben schaffen sollte. Als das Bauhaus ab 1925 seinen Sitz nach Dessau verlegen musste, entwarf Gropius Gebäude, die als Beispiele des neuen Bauens für jeden zugänglich waren. Neben dem durch seine klare Form und große Glasfassade zum Inbegriff des Bauhausstils gewordenen Werkstattgebäude ließ Gropius auch drei Doppelwohnhäuser und ein Einzelwohnhaus errichten, die sogenannten Meisterhäuser. Gropius formulierte auch den erzieherischen Grundgedanken der neu gegründeten Schule. Statt der starren akademischen Organisation anderer Kunsthochschulen sollte im Bauhaus vor allem miteinander gelernt und gelehrt werden. Jede Klasse, Werkstatt genannt, wurde von zwei Meistern, einem Handwerker und einem Künstler, betreut. Zu den ersten Lehrenden gehörte Johannes Itten, der den Vorkurs entwickelte, die künstlerische Grundausbildung am Bauhaus. Ein Meisterrat entschied über alle Angelegenheiten. Zu Streitfragen konnte jeder in Form von offenen Briefen Stellung nehmen. Gropius wollte den Grundstein einer Republik der Geister legen und durch die Ausbildung der Bauhausschüler erzieherisch auf die Gesellschaft wirken. Dabei versuchte er, jede einseitige politische Vereinnahmung zu verhindern, um Vielfalt und ein Nebeneinander verschiedener Positionen und Meinungen zu erhalten. Das Bauhaus war die erste reformierte Kunstschule, die nach dem Ersten Weltkrieg ihren Lehrbetrieb wieder aufnahm. Schon kurz nach ihrer Eröffnung hatten sich 150 Schüler angemeldet. Viele kamen direkt aus dem Krieg und sahen hier eine Möglichkeit, einen neuen Anfang zu finden. Gropius vertrat zuerst die absolute Gleichberechtigung, aber auch absolut gleiche Pflichten von Männern und Frauen. Nachdem aber fast die Hälfte der ersten Schüler Frauen waren, wurde ihr Anteil schnell auf ein Drittel beschränkt. Sie waren fast ausschließlich in den Webwerkstätten tätig. Zum Studium Architektur waren Frauen gar nicht zugelassen. Bemerkenswertes: Die Siedlung Törten. In der 1926 in Dessau erbauten Siedlung Törten erprobte Gropius erstmals seine Theorien vom neuen Bauen für breite Bevölkerungsschichten in der Praxis. Die Wohnungsnot der Weimarer Republik, in Berlin fehlten 1925 beispielsweise rund 100.000 Wohnungen, ließ die Bauhausarchitekten nach Möglichkeiten des schnellen, billigen und trotzdem zweckmäßigen Wohnungsbaus suchen. Die Häuser mit 56 Quadratmeter Wohnfläche waren ausgestattet mit einem Garten, in dem Obst und Gemüse angebaut werden sollten. Das Trockenklosett im Garten sollte den Dünger liefern. Auch für die Inneneinrichtung schlugen die Bauhäusler neue, platzsparende und praktische Lösungen vor. Die zweigeschossigen Einzelhäuser waren preiswert und staatlich gefördert, sodass auch Arbeiter sie kaufen konnten. In 3 Jahren wurden hier 316 Häuser fertiggestellt. Schwarzer Freitag, Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit 1929 bis 1930. Am 25. Oktober 1929 brach die Wall Street, die Börse in New York, zusammen. Der Schwarze Freitag war das Signal, dass die Zeit der vermeintlichen wirtschaftlichen Blüte vorbei war. Kaum jemand hatte die Krise kommen sehen, obwohl es seit Mitte der 20er Jahre immer wieder Anzeichen dafür gab. In Deutschland kamen mehrere Faktoren zusammen. Viele Banken und Konzerne hatten durch die Inflation 1923 große Teile ihres Eigenkapitals verloren, es jedoch in den folgenden Jahren versäumt, das Geld wieder aufzustocken. Sie waren von Fremdkapital, überwiegend Kredite aus den USA, abhängig. Diese Kredite waren ab 1927 oft kurzfristig. Die Kreditgeber spekulierten auf schnellen Gewinn und gaben daher Kredite, die bald zurückgezahlt werden mussten. Dann kam der Schwarze Freitag. Die Aktienkurse waren durch Spekulationen viel höher gestiegen, als sie der wirtschaftlichen Lage nach wert waren. Als diese Seifenblase platzte, verkauften zahlreiche Anleger in Panik ihre Aktien und die Kurse stürzten ab. Damit blieben auch die Kredite aus. Die Krise erfasste ganz Europa, da amerikanische Kredite der Hauptmotor der europäischen Wirtschaft gewesen waren. Auch der deutsche Staat war von solchen Krediten abhängig, nicht zuletzt, um die seit 1928 anwachsende Zahl der Arbeitslosen unterstützen und die Reparationen bezahlen zu können. Ein Teufelskreis begann. Die Arbeitslosigkeit nahm zu, gleichzeitig war nicht genug Geld im Staatshaushalt, um die anfallenden Kosten bewältigen zu können. Ausländische Kredite wurden in diesem Moment abgezogen. Viele Firmen standen dadurch vor der Pleite und sorgten mit Massenentlassungen für weitere Arbeitslose. Die Unzufriedenheit stieg. Wieder einmal schob man alle Probleme auf das System, die Republik. Bei den Reichstagswahlen 1930 errang die rechtsradikale NSDAP einen erdrutschartigen Zuwachs an Stimmen. 18,3% der Wähler, im Gegensatz zu 2,6% bei den Wahlen 1928, entschieden sich für Adolf Hitler. Dies wiederum verunsicherte das Ausland, sodass neue Kredite ausblieben. Damit verschärfte sich die Lage weiter. Im Januar 1929 zählte man 1,8 Millionen Arbeitslose, ein Jahr später 2,8 Millionen, 1931 fast 5 Millionen und im Januar 1932 auf dem Höhepunkt der Krise 6,2 Millionen. Zwischen 1928 und 1932 wuchs die Zahl der Arbeitslosen von 7 auf 30,8%. Die Regierung unter Kanzler Heinrich Brüning erkannte erst sehr spät, etwa Mitte 1931, dass man es hier mit einer Wirtschaftskrise zu tun hatte, die weitaus schwerer war als alle bekannten Krisen der Vergangenheit. Beinahe alle Wirtschaftsfachleute hatten die Krise unterschätzt und taten dies auch weiterhin. Reichskanzler Brüning setzte auf die sofortige, drastische Einschränkung der Staatsausgaben bei gleichzeitiger Lohn- und Preissenkung. Ob die Krise dadurch noch verschärft wurde, sei dahingestellt. Jedenfalls entschärfte sie diese Politik nicht im geringsten. Doch hatte Brüning eine andere Wahl? Er hätte die staatlichen Ausgaben erweitern können, um die Wirtschaft zu beleben, doch dafür hätte man wieder Banknoten drucken müssen, da es kaum noch ausländische Kredite gab. Die Notenpresse hätte jedoch bewirkt, was sie schon 1923 bewirkt hatte, eine Inflation. Das Gespenst der Inflation und die Ängste der Deutschen, erneut alles Geld zu verlieren, saßen viel zu tief. Ohnehin waren aufgeregte Sparer massenhaft zu den Banken gelaufen, um ihre Guthaben abzuholen. Dadurch brachen ab Mitte 1931 mehrere Banken wegen Kapitalmangels zusammen, darunter am 11. Juni eine der größten deutschen Banken, die Danat, Darmstädter und Nationalbank, und rissen ganze Konzerne mit in den Bankrott. Per Notverordnung wurden am 13. Juni alle Banken geschlossen. Nur Löhne, Sozialleistungen und Steuergelder durften ausgezahlt werden. Damit verhinderte man den Zusammenbruch des gesamten Bankensystems. Die Regierung half mit Geldreserven der Reichsbank aus und übernahm so die Kontrolle der Banken. Bemerkenswertes: Die Lösung. Im Juli 1932 fand die Konferenz von Lausanne statt. Hier beseitigte man die Reparationsregelung aus dem Versailler Vertrag und damit eines der bestimmenden Elemente der Krise. Die Reparationen hatten nicht nur die deutsche Wirtschaft belastet, sondern auch die Weltwirtschaft. Durch deutsche Reparationsexporte, kostenlose Lieferungen vor allem von Kohle und Stahl, wurden andere Volkswirtschaften behindert, da deren Kohle- und Stahlproduzenten damit nicht konkurrieren konnten. Das Ende der Verfassungsidee, das Scheitern der Weimarer Koalition und die Präsidialkabinette. 1930 bis 1933. Der Feind steht rechts, warnte Josef Wirth 1922 aus Anlass der Ermordung Walter Rathenaus. Zwar scheiterten alle Putschversuche, doch war die Warnung berechtigt. Die Aushöhlung der Verfassung wurde vor allem von rechten Kräften betrieben und führte dahin, wohin auch die Putschisten wollten, zum Ende der Republik. Nach der Reichstagswahl im September 1930 konnten sich die Parteien der Weimarer Koalition, SPD, DDP, Zentrum und die DVP, auf kein Bündnis einigen. Allen war jedoch klar, dass bei Neuwahlen noch mehr Wähler für die radikalen Parteien stimmen würden. NSDAP und KPD erhielten schon bei dieser Wahl zusammen fast ein Drittel aller Stimmen. Reichspräsident Paul von Hindenburg ernannte daher den Zentrumspolitiker Heinrich Brüning zum Kanzler, der eine Minderheitsregierung aufstellte, von der SPD geduldet. Es war das erste Präsidialkabinett. Vom Reichstag unabhängig, einzig dem Präsidenten verpflichtet. Eine echte Demokratie hatte unter diesen Umständen keine Chance, zumal die Wähler bewiesen hatten, dass an der Demokratie kein Interesse mehr bestand. Das Ende der Verfassungsidee war gekommen. Der konservative Kanzler Brüning war auf das Stillhalten der Sozialisten angewiesen und vom Vertrauen des monarchistischen Präsidenten abhängig. Beide unterstützten ihn nur, weil sie NSDAP und KPD für noch schlimmer hielten und nicht, weil sie Brüning vertrauten. Wie sollte er regieren? Seine wirtschaftlichen Maßnahmen beendeten das Elend der Deutschen in der Wirtschaftskrise nicht. Sein Taktieren in der Außenpolitik, er wollte ein Ende der Reparationen, verstand niemand. Hindenburg wollte mittels Osthilfe die Interessen seiner Freunde durchgesetzt sehen. Die SPD beklagte die Verelendung der Massen. Einzig in Preußen war es gelungen, die Weimarer Koalition zu erhalten. Ministerpräsident Otto Braun, SPD, war das letzte Bollwerk der Demokratie in Deutschland und Brünings letzte Stütze. Als Braun und die Koalition die Wahlen im April 1932 mit nur einem Mandat vor der NSDAP gewannen, war auch diese Stütze dahin. Braun blieb Ministerpräsident, doch war seine Macht drastisch geschwunden. Dem Greisen Hindenburg wurde von seiner Kamarilla eingeredet, er müsse Brüning fallen lassen. Brüning ging am 30. Mai, sein Nachfolger war Franz von Papen. Mit seinem Kabinett der Barone, ihm gehörte vor allem alter preußischer Adel an, versuchte er gar nicht demokratisch zu wirken. Papen beging offenen Verfassungsbruch. Er machte sich am 20. Juli 1932 zum Reichskommissar für Preußen, offiziell von Hindenburg eingesetzt, der aber wahrscheinlich gar nicht mehr Herr seiner Entscheidungen war, erklärte die rechtmäßige Regierung Braun für abgesetzt und zerschlug so die letzte verfassungstreue Insel in Deutschland. Papen nutzte es nichts mehr. Schreibtischgeneral Kurt von Schleicher hatte hinter den Kulissen neue Intrigen geschmiedet, um sich am 3. Dezember 1932 zum Kanzler machen zu lassen. Im Juli und im November 1932 fanden weitere Reichstagswahlen statt, aus denen die NSDAP als stärkste Kraft hervorging. Im Juli hatten die staatsfeindlichen Parteien NSDAP, DNVP und KPD erstmals eine negative Mehrheit errungen. Sie konnten zwar nicht zusammen regieren, doch mit mehr als 50% der Sitze jede Entscheidung der Regierung zunichte machen. Der Reichstag war damit arbeitsunfähig. Schleicher bemühte sich darum, die NSDAP in seine Regierung einzubinden und scheiterte. NSDAP-Chef Adolf Hitler wollte selbst Kanzler werden. Schleicher gelang es derweil nicht, die NSDAP wenigstens zu spalten und Teile der Partei in seine Regierung zu holen. Papen war über ihn gestürzt, nun stürzte er über Papen. Der hatte am 30. Januar 1933 Erfolg damit, dem widerwilligen Hindenburg einzureden, dass es Zeit sei, Hitler zum Kanzler zu ernennen, mit Papen als Vizekanzler. Bemerkenswertes: Die Politik steht Kopf. Die Reichspräsidentenwahlen im März-April 1932 hatten Hitler und KPD-Chef Ernst Thälmann gegen den im Volk äußerst populären Ersatzkaiser Hindenburg verloren. Doch wer waren seine Wähler? DNVP und Stahlhelm, bei der Wahl 1925 die Hauptstützen Hindenburgs, hatten ihm die Gefolgschaft diesmal verweigert, weil der alte Mann nicht die Verfassung brechen wollte. Die demokratischen Parteien glaubten hingegen, der demokratiefeindliche, aber halbwegs verfassungstreue Feldmarschall sei der letzte Schutz vor Hitler und unterstützten ihn. Die Politik stand Kopf. Die marschierende Republik. Politische Radikalisierung von rechts und links. Die Weltwirtschaftskrise hatte weite Teile der deutschen Bevölkerung in Armut gestürzt. Rentner bettelten vor Kohlenhandlungen um etwas Brennstoff, um über den Winter zu kommen. Junge Frauen versuchten vor Restaurants ein paar Speisereste zu ergattern. Kaufleute hatten nichts mehr anzubieten, weil es keiner mehr bezahlen konnte. Und während die Regierung Brüning mit aller Kraft versuchte, Not und Elend wenigstens einzudämmen und dabei den Reichstag mit Notverordnungen lahmlegte, fand die Politik längst woanders statt, auf der Straße. 1928 noch undenkbar, 1930 bittere Realität. Die Großstädte, bald aber auch kleinere Gemeinden, erlebten Aufmärsche, Kampfappelle, Straßenschlachten und Krawalle. Bürgerkriegsähnliche Zustände beherrschten das Leben, besonders an den Wochenenden. Nationalsozialistische Sturmabteilungen, SA, zogen randalierend durch die Straßen, trafen auf Züge des kommunistischen Rotfrontkämpferbundes und lieferten sich blutige Gefechte und Schießereien. 1931 zählte die preußische Polizei rund 300 Todesopfer des Straßenterrors. Darunter waren auch Angehörige des Reichsbanners, Polizisten und unbeteiligte Passanten. Das Hakenkreuz der Nationalsozialisten und der kommunistische Sowjetstern, daneben die drei Pfeile der Demokraten, sollten zusammen mit Kampfparolen Anhänger für die jeweilige Idee mobilisieren. Die Lage Deutschlands empfanden viele als derart hoffnungslos, dass sie glaubten, im Bürgerkrieg für ihre Ziele und Ideologien kämpfen zu müssen. Die politische Zivilisation, Recht und Gesetz blieben auf dem Schlachtfeld. Das Recht des Stärkeren und die offene Barbarei hielten Einzug. Bei Wahlen stieg die Bereitschaft, linke und rechte Extremisten zu wählen. Die KPD hatte 1928 10,6% der Stimmen erhalten, 1930 schon 13,1%, im Juli 1932 dann 14,3% und im November 16,8%. Noch mehr Besorgnis erregten die Wahlerfolge der Rechten. Die NSDAP hatte 1928 nur 2,6% der Stimmen erhalten, 1930 plötzlich 18,3% und im Juli 1932 sogar 37,3%. Sie wurde stärkste Kraft im Reichstag, kam im November 1932 jedoch auf nur 33,1%. Die abgewanderten 2 Millionen Wähler waren jedoch nicht plötzlich Demokraten geworden. Sie gaben ihre Stimme hauptsächlich der reaktionären DNVP, die 8,5% erzielte. Die bürgerlichen Parteien mochten den staatsfeindlichen Parteien im Parlament haushoch überlegen sein, doch auf der Straße hatten sie den Kampfverbänden der Staatsfeinde nichts entgegenzusetzen. Vor allem junge Leute, die in den Notzeiten keine Zukunft für sich sahen, folgten blind den Aufrufen der Radikalen und organisierten sich in den Wehrverbänden. Die NSDAP, genau wie die KPD, verstand es dabei, dem Morden und Wüten einen scheinbar höheren Sinn zu geben. Wie die Künder einer Religion priesen sie das Kämpfen und das Sterben für das Heil Deutschlands bzw. der Arbeiterklasse. Ein verschwiegener Kanzler wie Heinrich Brüning verblasste davor. Wer wusste schon von seinen taktischen Manövern, den Alliierten deutsches Elend vor Augen zu führen, um endlich keine Reparationen mehr zahlen zu müssen? Wer wusste schon, dass Brüning Großbritannien dafür gewonnen hatte, den undurchführbar gewordenen Young-Plan abzuschaffen Und wer wusste, dass Brüning das Vertrauen ausländischer Kreditgeber in Deutschland stärkte, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen? So gut wie niemand. Brüning tat auch nichts dafür, den Menschen seine Politik zu vermitteln. Die unbestreitbaren Verdienste Brünings für Deutschland zahlten sich erst aus, nachdem der Hungerkanzler im Mai 1932 gestürzt worden war. Als im Januar 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, behaupteten sie unablässig, Hitler hätte die Massenarbeitslosigkeit beseitigt. Eine Lüge, die sich bis heute hartnäckig hält. Hitler erntete im Grunde nur die Früchte eines wirtschaftlichen Aufschwungs und der Arbeit Brünings. Bemerkenswertes: Selbstmord. Eine Statistik zum Elend in Deutschland. Von 1 Million Einwohnern begingen 1932 in Großbritannien 85 Selbstmord. In den USA 133, in Frankreich 155, in Deutschland 260, mit weitem Abstand Weltrekord. Der Spielfilm Mutter Krausens Fahrt ins Glück, 1929, endete damit, dass die Protagonistin aus Verzweiflung Selbstmord beging. In fast allen Tageszeitungen gab es extra Artikel über Selbstmorde aus wirtschaftlicher Not. Neugründung und Aufstieg der NSDAP. Nach Hitlers vorzeitiger Haftentlassung am 20. Dezember 1924 bemühte er sich, die NSDAP zu reorganisieren. Nach dem gescheiterten Putsch von 1923 versuchte er über die Teilnahme an Reichstagswahlen und die Vergrößerung der nationalsozialistischen Bewegung rechtmäßig an die Macht zu gelangen. Zunächst jedoch mit mäßigem Erfolg. Ranghohe NSDAP-Mitglieder wie Ernst Röhm oder Julius Streicher hatten sich bereits den durch das NSDAP-Verbot entstandenen Splittergruppierungen angeschlossen und damit etliche Anhänger anderen Bewegungen zugeführt. Hitler weigerte sich hingegen, einer dieser konkurrierenden Organisationen beizutreten und erreichte im Februar 1925 die Neugründung der NSDAP. Ebenso galt es, die bis zur Entlassung Hitlers verbotene Sturmabteilung SA wieder aufzubauen. So wurde neben der SA die Schutzstaffel SS zum persönlichen Schutz Hitlers als Unterorganisation der SA ins Leben gerufen. Die Partei organisierte sich nun reichsweit. Die Parteizentrale war weiterhin in München ansässig. Bis 1928 war die Partei trotzdem nur eine von vielen kleinen antisemitischen, antirepublikanischen, nationalistischen Splitterparteien, deren Mitgliedschaft jedoch stetig wuchs. Die Zahl der Mitglieder stieg in den Jahren 1925 bis 1930 von 27.000 auf 400.000 an. Hitlers zentrale Rolle in der Partei, in der er schon Mitte der 20er Jahre uneingeschränkte Machtbefugnisse besaß, der zunehmende Führerkult und die durch Weltwirtschaftskrise und Massenverelendung bedingte katastrophale Lage Deutschlands gegen Ende der 20er Jahre verhalfen der Partei zu einem enormen Aufschwung und Mitgliederzuwachs. Die seit 1927 reichsweit erscheinende Zeitung »Der Völkische Beobachter« verbreitete nationalsozialistische Propaganda gegen Juden und Andersdenkende. Die einfache, oft auch plumpe Schreibweise und Aufmachung des Blattes sorgten für eine große Leserschaft, auch in weniger gebildeten Kreisen. Bis 1931 stieg die Auflage auf 120.000 Exemplare an. Diese Faktoren bedingten den gewaltigen Wahlerfolg der NSDAP bei den Reichstagswahlen 1930. Die NSDAP erhielt bereits 18,3% der Stimmen, 15,7% mehr als noch 2 Jahre zuvor und wurde nach der SPD zweitstärkste Kraft im Reichstag. Um Gerüchten eines bevorstehenden nationalsozialistischen Putschversuches entgegenzutreten, legte Hitler kurz nach der Wahl einen Legalitätseid ab. Dieser sollte belegen, dass die Partei nur mit legalen Mitteln den Machtwechsel vollziehen wolle. Ende 1930 war die NSDAP bereits in fast allen Länderparlamenten vertreten. Die Mobilisierung der Massen und vor allem der Nichtwähler durch die Aufmärsche und Veranstaltungen sowie die Untergliederung der NSDAP durch Sonderorganisationen und Berufsverbände sorgten bei der Reichstagswahl im Juli 1932 für ein folgenreiches Wahlergebnis. Die NSDAP wurde mit 37,4% der Stimmen stärkste Partei in Deutschland. Wähler und Mitglieder hatte sie mittlerweile in allen sozialen Schichten. So sahen einfache Landarbeiter, aber auch Intellektuelle Hitler als letzte Hoffnung, die ungeliebte Weimarer Republik zu überwinden. Bis zur Machtübernahme im Januar 1933 betrug die Zahl der Parteimitglieder bereits 850.000. Die kleine Splitterpartei von einst hatte sich innerhalb weniger Jahre zu einer riesigen Bewegung, einer Massenpartei, entwickelt. Bemerkenswertes: Von der Splitterpartei zur stärksten Partei Deutschlands. Die Wahlergebnisse der NSDAP. Bei der ersten Teilnahme an den Reichstagswahlen 1928 2,6%, erreichte sie bei der letzten Reichstagswahl im März 1933, an der alle Parteien außer der KPD noch teilnehmen durften, 43,9%. Im Juni 1933 verbot Hitler die SPD. Alle weiteren Parteien mussten sich auflösen. So war die NSDAP in den Jahren des Nationalsozialismus die einzige zugelassene Partei im Land. Bündnis gegen die Demokratie. Die Harzburger Front 1931 bis 1933. 1931 hatte die Demokratie in den Augen vieler Deutscher abgewirtschaftet. Kanzler Heinrich Brüning regierte nicht mit einer parlamentarischen Mehrheit, sondern einzig auf die Autorität des greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg gestützt. Dies widersprach zwar nicht der Weimarer Verfassung, hatte mit Demokratie jedoch nur wenig zu tun. Der Ruf der Deutschen nach einem Führer wurde lauter, je schlimmer die Weltwirtschaftskrise Deutschland traf und je mehr die Armut wuchs. Deutschland hatte etwa 5 Millionen Arbeitslose und Brünings wirtschaftspolitische Maßnahmen verbesserten die Lage der Bevölkerung keineswegs. In dieser Situation gelang es den rechten Republikgegnern, ihre innere Zerstrittenheit zu überwinden und ein Bündnis zum Sturz Brünings zu gründen, die Harzburger Front. Am 11. Oktober 1931 traf sich in Bad Harzburg alles, was an rechten Republikfeinden zu mobilisieren war. Neben der radikalen NSDAP und der reaktionären DNVP schlossen sich der Stahlhelm und einige sogenannte vaterländische Verbände dem Bündnis an. Daneben traten der Reichslandbund, Prominenz aus Adel und Wirtschaft, alte Generäle wie Walter von Lüttwitz und Hans von Seeckt und sogar antirepublikanische Mitglieder der DVP in Bad Harzburg auf. Hinter den Kulissen gab es heftigen Streit um die Führung, die NSDAP-Chef Adolf Hitler und der DNVP-Vorsitzende Alfred Hugenberg jeder für sich beanspruchten. Ihre Ziele waren sehr verschieden. Die NSDAP strebte eine offene Diktatur an, die DNVP und der Stahlhelm traten für die Wiedereinführung der Monarchie ein, die vaterländischen Verbände hatten ungenaue Vorstellungen von einem autoritären Ständestaat. Nach außen hin zeigte sich die Harzburger Front jedoch geschlossen, als Kampfbündnis gegen die Regierung. Ihnen allen gemein war eine antisemitische, fremdenfeindliche Stoßrichtung und die strikte Ablehnung der Demokratie. Die NSDAP war nach den Reichstagswahlen im September 1930, sie hatte 18,3% der Stimmen erhalten, die DNVP nur 7%, als Bündnispartner unentbehrlich geworden. Vorher wollte auch das rechtsreaktionäre Lager nichts mit den radikalen Radaumachern und Schlägern der NSDAP zu tun haben, doch nun brauchte man sie, da sie beträchtliche Teile der Bevölkerung auf ihrer Seite hatten. Den Rechten gelang mit der Harzburger Front etwas, wovon die deutsche Linke zwar oft redete, jedoch stets weit entfernt war. Ein zeitweiliges Bündnis zur Durchsetzung politischer Ansichten. Die Harzburger Front zerbrach im März 1932 vor der Reichspräsidentenwahl. Die NSDAP stellte Hitler als Kandidaten auf, weil ihr der farblose Theodor Düsterberg, der zweite Bundesvorsitzende des Stahlhelms, chancenlos erschien. Auf die DNVP und den Stahlhelm hingegen wirkte der radikale Trommler Adolf Hitler mit seinem pöbelhaften Auftreten viel zu unerfahren, um ihn als Kandidaten für das Reichspräsidentenamt akzeptieren zu können. Amtsinhaber Hindenburg gewann die Wahl, die Harzburger Front schien Geschichte, obwohl der angestrebte Sturz des Reichskanzlers Brüning schon im Mai 1932 folgte. Hindenburg ließ ihn fallen, denn Brünings Politik war gescheitert. Die NSDAP eilte unterdessen von Wahlerfolg zu Wahlerfolg. Hitler strebte offen nach der Kanzlerschaft. Doch dafür brauchte er wiederum Partner. Die Harzburger Front wurde reaktiviert. Hindenburg weigerte sich noch eine Weile, Hitler zum Kanzler zu machen. Anfang 1933 jedoch hatte die Kamarilla hinter ihm schließlich Erfolg. Der 85-jährige Feldmarschall ernannte Hitler am 30. Januar zum Kanzler. Bemerkenswertes: Die Harzburger Front in Hitlers Kabinett. In Hitlers Kabinett fand sich die Harzburger Front wieder zusammen. Hugenberg wurde Minister für Wirtschaft und Ernährung, Stahlhelm-Gründer Franz Selte Arbeitsminister, der Reaktionäre Franz von Papen Vizekanzler. Außenminister Konstantin Freiherr von Neurath und Finanzminister Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk übernahm man einfach aus dem letzten Kabinett. Auch sie waren politisch offenbar ignorant genug, um nicht zu sehen, wem sie halfen, die Weimarer Republik zu Grabe zu tragen. Bedeutende Politiker der Weimarer Republik: Heinrich Brüning, 1885 bis 1970. Der Zentrumspolitiker, 1916 bis 18 als Kriegsfreiwilliger an der Front, machte ab 1924 im Reichstag Karriere. Seine zurückhaltende, verschwiegene Art machte ihn undurchschaubar. Seine großen fachlichen Fähigkeiten als Finanz- und Wirtschaftsexperte ließen ihn während der Weltwirtschaftskrise 1930 zum Reichskanzler aufsteigen. Seine Verdienste, Befreiung Deutschlands von den Reparationszahlungen, langfristige Überwindung der Weltwirtschaftskrise, stehen seiner unsozialen Politik gegenüber, die viele Menschen verelenden ließ. Brüning scheiterte an Intrigen im Umfeld des Reichspräsidenten Hindenburg, der ihn im Mai 1932 absetzte. Er lebte ab 1934 in den USA. Friedrich Ebert, 1871 bis 1925. Der SPD-Politiker, Parteichef seit 1913, trat im Ersten Weltkrieg für die Bewilligung der Kriegskredite ein, wandte sich jedoch gegen jede Eroberungspolitik. Nach der Ausrufung der Republik am 9. November 1918 wurde Ebert Reichskanzler und leitete den Rat der Volksbeauftragten, wo er die Wahlen zur Nationalversammlung durchsetzen konnte. Von 1919 bis zu seinem frühen Tod 1925 war er der erste Reichspräsident der Weimarer Republik. An der Bewahrung der Republik vor rechten und linken Umsturzversuchen und der Bewältigung der schweren Krisen des Staates seit 1919 hatte er maßgeblichen Anteil. Paul von Beneckendorff und von Hindenburg, 1847 bis 1934. Der Generalfeldmarschall wurde im Ersten Weltkrieg sehr populär. Mit Erich Ludendorff war er als Chef der obersten Heeresleitung OHL ab 1916 praktisch Diktator der deutschen Politik. Er gilt als Erfinder der Dolchstoßlegende. Als Kandidat der nationalistisch-konservativen und monarchistischen Parteien wurde er 1925 zum Reichspräsidenten gewählt, wiedergewählt von den Demokraten 1932. Ab 1930 gewann Hindenburg stark an politischem Gewicht, da sich die Regierungen nur noch auf seine Autorität stützen konnten. Alt, vergreist und politisch völlig unerfahren, stand er bei seinen Entschlüssen stark unter dem unkontrollierbaren Einfluss seiner engeren Umgebung, Hindenburg-Kamarilla. Am 30. Januar 1933 berief er Adolf Hitler zum Reichskanzler. Den Versuch, Hitler an der Errichtung seiner Diktatur zu hindern oder selbst die Demokratie zu verteidigen, hat er nie unternommen. Alfred Hugenberg, 1865 bis 1951. Der Industriemanager war schon in der Kaiserzeit in völkischen und antisemitischen Gruppen aktiv. Unter anderem war er Mitbegründer des Alldeutschen Verbands. Durch sein Presse- und Filmimperium, Scherl-Verlag, UFA, Telegrafenunion, gewann er großen öffentlichen Einfluss, den er gegen die Demokratie einsetzte. 1928 wurde er Vorsitzender der Deutschen Nationalen Volkspartei, DNVP, und förderte aus eigenem Interesse den Aufstieg Hitlers zur Macht. Er glaubte, Hitler zähmen zu können, verband sich mit ihm in der Harzburger Front und wurde so einer der maßgeblichen Zerstörer der Weimarer Republik und ein Steigbügelhalter Hitlers. Walter Rathenau, 1867 bis 1922. Großindustrieller, Politiker, Demokrat, Schriftsteller, Philosoph. Rathenau war vielseitig begabt. Der Berliner leitete im Ersten Weltkrieg die Kriegsrohstoffabteilung im preußischen Kriegsministerium und wurde 1915 Präsident der AEG. Als liberaler Demokrat, Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei DDP, wurde er 1922 Reichsaußenminister. Mit der Unterzeichnung des Rapallo-Vertrags, Handelsvertrag und Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der Sowjetunion, beendete er die internationale Isolierung Deutschlands. Für seine Politik, er setzte sich für die Erfüllung der Forderungen aus dem Versailler Vertrag ein, um damit ihre Unerfüllbarkeit zu beweisen, und als Jude war er nationalistischen Kreisen verhasst und wurde von Rechtsradikalen ermordet. Gustav Stresemann, 1878 bis 1929. Der rechtsliberale Politiker und Gründer der Deutschen Volkspartei, DVP, 1918, brach als Reichskanzler August bis November 1923 den Ruhrkampf ab und leitete die Stabilisierung der Währung und damit das Ende der Inflation ein. Er blieb bis zu seinem Tod 1929 Außenminister und setzte auf die Verständigung mit Frankreich. Die Unterzeichnung des Dawes-Plans, das Zustandekommen des Young-Plans sowie seine stetigen Bemühungen um einen stabilen europäischen Frieden sind seine dauerhaften Verdienste. 1926 bekam der Vernunftrepublikaner zusammen mit dem französischen Außenminister Aristide Briand den Friedensnobelpreis. Auf Wiederhören bei Audible.